7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother, lazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist noch niemand, denn der Peter hat noch leichte Internetprobleme. Das ist im Hause vom Peter irgendwie wirklich gang und gäbe. Wenn ich mit dem Peter eine Sendung aufnehmen möchte, brummt entweder sein Telefon oder er hat nicht genügend Saft auf der Maschine. Letzteres versucht er jetzt gerade zu beheben und eigentlich war unsere interne Absprache, dass ich jetzt noch 10 Minuten warte und dann den Peter nochmal anrufe und schaue, ob die Kapazitäten ausreichend sind. Das habe ich jetzt aber persönlich einfach geändert. Hab mir gedacht, da presche ich mal voran. Als Kapitän des Schiffs fälle ich da selber eine eigenständige Entscheidung und beginne die Sendung einfach ohne Peter. Ist natürlich nicht die feine englische Art, aber ich habe mir natürlich dabei was gedacht. Ich möchte nämlich meinem Hörer so richtig schön auf den Sack gehen, und zwar mit einer Bitte. Ich habe das schon häufig bei YouTube-Übertragungen gesagt, ich glaube auch im Podcast habe ich schon darauf hingewiesen, in der heutigen Zeit ist man so abhängig vom Hörer. Nicht nur, dass ihr das Ganze hier downloaden müsst und den iTunes-Feed abonnieren müsst und natürlich auch, bei Stitcher und so mal vorbeischauen müsst. Oder solltet, so muss man es ja sagen, höflicherweise. Nein, es wäre auch wirklich toll, wenn ihr MMA Radio bei iTunes bewerten könntet. Also solltet ihr im Besitz eines iTunes-Accounts sein, dann surft einfach mal kurz da irgendwie auf MMA Radio, also gebt bei Podcasts MMA Radio ein und vergebt eine Bewertung. Wenn ihr, ich sag mal, iTunes sowieso nie nutzt und euch das eh wurscht ist, dann wäre es auch schön, wenn ihr MMA Radio abonnieren könnt. Also ich verstehe, dass viele iTunes oder beziehungsweise die Podcast-App von Apple nicht mehr nutzen, um Podcasts zu konsumieren. Aber es ist wirklich so paradox, jeder Abonnent und jede Bewertung zählen mehr als einen Download. Also bei diesen iTunes-Charts oder bei Neu und Beachtenswert werden wirklich die Abonnenten, die neuen Abonnenten und die Bewertungen extrem hoch einkategorisiert. Es ist eigentlich fast egal, wie viele Downloads ihr habt oder wie viele Downloads in dem Fall ich habe. Natürlich, klar, wer jetzt 1 Million Downloads hat, wird in der Regel auch ganz oben anzutreffen sein, aber das liegt dann halt auch daran, dass er viele neue Abonnenten hat und immer wieder Leute, die bewerten. So kleine Podcasts leben eigentlich oder überleben eigentlich nur noch durch Bewertungen und durch Abonnements. Ich würde mal sagen, alles, was sich so unter 1000 Downloads abspielt, ist wirklich da extrem von abhängig, dass man abonniert wird und bewertet wird, um irgendwie in den Neu- und Beachtenswert-Geschichten aufzutauchen. Was uns hier mit MMA Radio, mit meinen Gästen praktisch immer ganz gut gelingt, ist, dass wir in den iTunes-Episoden-Charts irgendwie auftauchen. Da schaffen wir es eigentlich immer in die Top 30, Top 40. Da freue ich mich auch immer sehr, sehr drüber. Aber das ist natürlich etwas, da guckt man jetzt vielleicht als Podcaster drauf, aber als User, der nach einem MMA-Podcast sucht, vielleicht nicht zwangsläufig. So, der Peter hat sich gemeldet, er meinte, er wäre jetzt in der Lage, mit uns hier zu podcasten. Peter, ich habe die Sendung einfach schon mal begonnen. Hallo Peter. Machst du genau richtig, hi. Ja, nein, ich wollte nämlich dem... Jetzt läuft es. Das ist schön, ich wollte dem Hörer nämlich noch was mit auf den Weg geben. Kannst du nämlich zuhören? Ja. Unter Umständen betrifft dich das ja auch. Ich rede nämlich gerade davon, wie schwer es ist, in der heutigen Zeit überhaupt noch neue Hörer an Land ziehen zu können. Man ist ja so abhängig von diesen Bewertungen und Abonnements bei iTunes. Also, das ist der Aufruf meinerseits an euch, solltet ihr das Ganze jetzt gerade hören. Bewertet MMA Radio und abonniert MMA Radio auf iTunes, Stitcher oder weiß der Kugel auf welcher App. Alles, was irgendwie machbar ist, müsst ihr ausnutzen, um diesen kleinen, aber feinen Podcast so ein bisschen zu pushen. Denn mir gefällt es natürlich extrem gut, wenn Leute hier nicht nur zuhören, sondern auch zum Beispiel dann bei den Countdown-Shows oder bei den Instant-Reaction-Shows sich rege beteiligen. Das funktioniert ganz gut auf YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte nicht damit gerechnet, dass da in Anführungsstrichen so viele mitmachen. Wir reden natürlich jetzt hier nicht von 100, 200 Leuten, sondern eher so von 20. Aber ich finde, das ist beachtlich, bei so einer Randsportart 20 Leute mit so einem kleinen Podcast zu vereinigen, die sich dann Samstagabends da hinsetzen und gemeinsam so eine Sendung im Endeffekt bestreiten. Also da kommen wir nämlich nochmal zu einem weiteren Punkt. Auch bei YouTube ist es ganz wichtig, wenn ihr euch ein YouTube-Video anguckt von MMA Radio und die Podcast-Folgen, das kann ich auch an der Stelle nochmal sagen, erscheinen mittlerweile auch auf YouTube. Lasst kurz einen Daumen da, abonniert Non-PG, das ist der Kanal, auf dem die MMA Radio-Folgen veröffentlicht werden. Denn auch das hilft halt einfach, um bei YouTube, wenn jetzt ein neuer MMA-Fan zum Beispiel eingibt, deutscher UFC-Podcast, ja, dann kommen wirklich einfach Leute erstmal oder erscheinen erstmal Leute in der Suchanfrage ganz oben, die eigentlich, sag ich mal, noch nicht so relevant sind. Nicht, dass wir jetzt hier mit MMA Radio die relevanteste deutschsprachige MMA-Sendung produzieren würden, das meine ich gar nicht, aber ich sag mal so, wir haben ein gesichertes Hörerfeld von 300 bis 500 Hörern auf YouTube und iTunes oder auf YouTube und im Podcast. Und wenn man das jetzt mit anderen Podcasts vergleicht, die da neu anfangen, die haben natürlich erstmal weniger. Dennoch haben es die irgendwie besser raus mit den YouTube-Suchbegriffen und wenn dann halt eben so ein unwissender da deutscher UFC oder MMA-Podcast eingibt, dann schlagen die erstmal auf. Und ich weiß, dass man natürlich mit Daumen nach oben und so einen Scheiß da auch nochmal ein bisschen Boden gut machen kann. Also das ist auch wieder ein auf die Knie gehen dem Hörer gegenüber, ist mir schon klar. Ich möchte das jetzt auch nicht jede Woche so machen. Ich wollte es einfach mal auch zu Beginn einer Sendung thematisiert haben, weil es ja dann doch, wie gesagt, so mehr oder weniger der Lohn des Podcasts, das ist, wenn man gehört wird von möglichst vielen Leuten, ganz klar. Ich werde natürlich auch nicht den Verbleib oder den Erhalt dieses Podcasts davon abhängig machen, wie viele Leute zuhören. Also das ist definitiv nicht gegeben, denn ich habe MMA Radio auch gemacht, als ich nur 100 oder weniger Hörer hatte. Da werde ich es definitiv jetzt beibehalten, zu einem Zeitpunkt, zu dem wir wirklich jetzt wirklich, also ich glaube, die meisten Hörer regelmäßig haben, die wir je hatten. Also von daher ist das schon mal ein Erfolg. Eins dann auch noch, und zwar wird es dem ein oder anderen aufgefallen sein auf Twitter, @mmaradio.de ist da der Twitter-Handle und auf Facebook, auch da findet man MMA Radio unter mmaradio.de. Poste ich in letzter Zeit immer mal wieder so News und Fight-Announcements oder irgendwelche lustigen Videos. Also ich versuche einfach so ein bisschen hinaus zu posaunen in die MMA-Welt, das ich persönlich für interessant befinde. Ja, das ist natürlich nicht jeder Artikel über irgendwelche Regeländerungen und so, sondern ich versuche das immer runterzubrechen letzten Endes. Also ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, in den letzten Tagen wurde in Las Vegas viel geändert in Sachen MMA-Regeln. Das tritt dann ab 1.1.2017 in Kraft. Und das ist viel Stoff zum Lesen. Also suche ich dann auf YouTube zum Beispiel nach einem Video, das möglichst kurz und bündig das Wichtigste zusammenfasst und poste das. Das ist einfach mal so ein Beispiel. Also das, was ich interessant finde, versuche ich da so ein bisschen zu posten. Und wenn ihr da über Sachen stolpern solltet, die ihr auch interessant findet, also die ich poste, dann würde natürlich einfach so ein Like oder so ein Retweet gut tun, weil nur dann erreicht man wieder neue Leute und mehr Leute, die dann unter Umständen sich den Podcast anhören oder so ein YouTube-Video angucken, wie auch immer. Und das würde mir dann natürlich auch sehr, sehr gut gefallen. Das heißt also, wenn ihr da irgendwas lest, was ihr für interessant befindet, dann wäre so ein kurzer Like nicht schlecht. Ich verstehe aber jeden, der zum Beispiel sagt, also ich möchte nicht unbedingt, dass jeder weiß, dass ich auf MMA stehe und ich like halt nichts auf Facebook, ja, dass mir im Nachhinein dann so ein Verhängnis werden könnte. Fick dich mal schön selber. Kann ich auch gut verstehen. Also es sind einfach nur so, ich möchte niemanden dazu zwingen, auf gar keinen Fall, oder tierisch auf den Sack gehen, sondern ich kenne das bei mir, man surft so über seine Twitter-Timeline und sieht irgendwas, schmunzelt und macht halt weiter so. Also eigentlich würde das zum Beispiel ein Like verdienen, aber es ist dann schon wieder, ach, ich will aber zum nächsten interessanten Punkt oder so. Das verstehe ich alles, aber wir ganz kleinen Projekte, ja, also wirklich wir Küken unter den ganz vielen anderen Projekten da draußen, sind einfach darauf angewiesen, dass ihr uns ab und zu mal so ein bisschen unter die Arme greift. So, Peter, jetzt habe ich hier mein Leid geklagt, 10 Minuten lang. Habe alle Hörer dazu verdonnert, dass sie auf iTunes Bewertungen schreiben sollen und abonnieren sollen. Da frage ich dich natürlich immer als Ersten, hast du denn das schon gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem aktuellen das schon gemacht habe. Du hast ja zwischendurch immer wieder neue Feeds gestartet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so 2 oder 3 Bewertungen schon mal da gelassen habe. Schon mal. Das ist natürlich. Aber ich weiß nicht, ob auf dem aktuellen, das weiß ich noch gar nicht. Das schaltet. Muss ich ja ehrlich gestehen, dieses neue Konzept, das du jetzt an die Stadt gebracht hast, das ist auf jeden Fall ein Like wert. Und du weißt ja, die Likes, das ist das Brot des Podcasters, also alles schön fleißig liken. Ja, leider Gottes ist es so. Also es ist halt deswegen so anstrengend, weil man die Hörer immer wieder damit nerven muss. Also das funktioniert halt nicht von allein. Das verstehe ich nämlich auch, weil ich höre ja auch massenhaft Podcasts und, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, die wenigsten davon bewerte ich. Einfach weil, ja, du gehst halt morgens in deine App rein, drückst auf Play und dann läuft's halt und da machst du dir nicht viel Gedanken drüber. Und wenn dann irgendwann mal einer der Podcaster anfängt, das zu erzählen, was ich jetzt gerade gemacht habe und die Leute sozusagen so ein bisschen versucht zu animieren, zu bewerten, dann mache ich es meistens, aber auch nur dann, wenn das nicht regelmäßig macht. Also was ich zum Beispiel fürchterlich finde, ist dieses vor und nach der Sendung immer noch so ein Trailer spielen oder so, wo man dann darauf hinweist, dass man jetzt bitte bewertet werden möchte, denn das sei ja schließlich ein Gratisprodukt und so bla bla bla. Da denke ich mir, ja, fick dich. Also es gibt Gründe und es gibt eben keine Gründe, warum man was bewerten sollte. Zum Beispiel bei WhatsApp damals habe ich mir immer gedacht, warum soll da jemand was bewerten? Ich würde das so oder so machen, also ich habe jetzt da nicht diesen Ansporn gehabt, dass viele Leute mitmachen sollen, aber hier MMA Radio soll sich ja schon zu so einer interaktiven Sache entwickeln, das habe ich ja eben angesprochen mit der Countdown-Show und mit Instant Reaction, und umso mehr Leute darauf aufmerksam werden, umso mehr Leute könnten unter Umständen dann auch Samstag und Sonntag die YouTube-Livestreams verfolgen und dann da eben coole Themen mit einbringen, denn ganz ehrlich, das ist das, was mir am meisten gefällt bei diesen YouTube-Geschichten, wenn dann Hörer oder Zuseher einfach Themen reinwerfen in den Chat und man kann einfach darüber so ein bisschen quatschen. Also das ist im Endeffekt mein Anliegen, ja, und deswegen will ich Reichweite generieren, muss ich dann auch mal so ehrlich sagen. Es ist ein hartes Geschäft da draußen. Ach, ist doch nur verständlich. Naja. So, Peter, Mensch, da bist du wieder. Ja. Du hast ja eine kleine Auszeit genommen, muss man sagen. Wurdest aus meiner Sicht ganz gut vertreten von dem Jojo und natürlich André Peschke. Beide werden auch hier wieder zu Gast sein. Aber ich möchte das ja so ein bisschen in Bewegung halten, dass das Co-Moderatorenrad, wenn man das so nennen kann, auch weitere Mitgesprächspartner sind angedacht. Ich habe zum Beispiel immer wieder bei Ground and Pound einen nachgefragt. Das gebe ich jetzt völlig auf, Peter. Also das ist schon fast unverschämt, mir dann zu, also naja, nee, es ist nicht unverschämt, aber denjenigen, den ich da angeschrieben habe, der hat mir dann irgendwie nach 3 Tagen geantwortet, dass er eigentlich keine Zeit hat dafür. Ich meine, das ist ja immerhin eine Antwort, aber ich habe von Ground and Pound bislang nur Negatives zurückbekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, wir sind so eine kleine Gruppe. Ja, aber ich muss ja sagen, ich finde, also mir macht das ja mit diesem neuen Konzept total Spaß. Ich habe wieder richtig Spaß daran bekommen, MMA-Podcasts zu hören, weil die anderen beiden, die du schon erwähnt hattest, die haben halt ein Wissen und eine starke Meinung und das ist total spannend, den beiden auch noch zuzuhören. Bei dir habe ich ja so leicht eine Idee, was du gut findest, was du nicht gut findest, und jetzt durch dieses Durchmengen der Meinung, mir macht das richtig Spaß. Genau, das war die Idee dahinter. Also dann hat das ja schon mal funktioniert, Mensch. Wie macht es eigentlich Spaß, dass du, ich muss dir direkt drohen hier in dieser UFC-Welt, dass du nächste Woche nochmal ein Wochenende Pause hast und dann aber direkt, jetzt muss ich mal überlegen, bis irgendwie Mitte Oktober jedes Wochenende ein UFC-Event vor die Nase gesetzt bekommst. Ich meine, ich weiß, du bist der klassische, wie soll man das sagen? Also so Casual MMA-Fan, ein bisschen mehr als Casual. Also du lässt dann auch mal was aus. Aber ist dir das so viel an Events? Ja, eindeutig ja. Also ich habe auch jetzt von der Fight Week nicht alle Events komplett durchgeguckt. Ich habe wohl die Main Events immer geguckt. Aber also alles rund um UFC 200, jetzt auch bei UFC 201, habe ich nur die Maincard bisher geguckt, obwohl ich jetzt auch gesehen habe, dass vorher richtig gute Kämpfe dabei waren. Ja, und also ist Tatsache, mir ist das dann zu viel, wenn ich nur oder vor allem unter der Woche auch noch vollgepumpt werde mit UFC. Das möchte ich mir dann nicht geben. Ich möchte das auch genießen, ich möchte da nicht durchskippen. Und ja, deswegen, ich nehme da Dana White, glaube ich, sehr beim Wort, der hat doch mal gesagt, du musst nicht alles gucken. Und so sehe ich das mittlerweile auch. Ja, man muss es auch sehen. Man kann sich nicht darüber beschweren, dass Sachen irgendwie kacke sind, dann soll man sie halt nicht gucken. Aber was ich natürlich ein bisschen bemängele, ist, wenn ich mir jetzt anschaue, 201 war insgesamt eher ein sehr, sehr durchschnittlicher Pay-Per-View, so von der Card her. Also der Pay-Per-View an sich, dann die Fights, die haben wir abgeliefert. Also ich fand UFC 201 wirklich gut und unterhaltsam. Aber wie gesagt, im Vorfeld, die Card sorgte nicht unbedingt für Begeisterungsstürme. So, jetzt hast du eine Woche später diese Fight Night in Salt Lake City, die geheadlined wird von Yair Rodriguez und Alex Caceres. Und man fragt sich natürlich, ob es nicht mehr Sinn machen würde, zum Beispiel diese beiden Cards zu kombinieren, ja, und dann einfach mal so 8 oder, naja, das ist ein bisschen viel, aber vielleicht 5 Kämpfe wegstreichen bei beiden Cards und dann hast du eigentlich ein solides, gutes Event. Ja? Wenn ich mir so überlege, ja, hier Rodriguez und Alex Caceres noch mit auf der Main Card von 201 und so ein Dennis Bermudez gegen Honey Jason, lasse ich mir auch gefallen. Chris Kimosi ist bekannt. Natürlich Cub Swanson gegen Kawajiri. Dann kannst du hier noch den, wie heißt er denn hier, der Ishihara, wer ist der mit Vornamen? Teruto Ishihara kannst du noch mit auf die Card packen, der ist einfach Pflichtprogramm für die Zukunft, glaube ich. Und Zaki Bumski hast du eine hochinteressante Pay-Per-View-Card und so ist so ein bisschen der Schlendrian drin aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so richtig aus dem Häuschen bin ich nicht, obwohl ich mir natürlich alle Events angucke. Bisschen schade. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, uns wird's ja auch nicht einfach gemacht, ne? Wenn es jetzt wirklich, das hast du ja in deinen Reaction-Videos schon mehrfach jetzt erwähnt, wenn du es einfach alles auf dem Fight Pass gucken könntest, boom, aus die Maus, ne? Dann wäre das Thema Peter, ja total easy. Da muss ich dich unterbrechen. Mein Nippelboard ist zurück und bei Fight Pass fällt mir natürlich nur eins ein. Du wirst es jetzt nicht hören, aber alle anderen Hörer hören das jetzt. I want to say that UFC Fight Pass is amazing. I'm so happy to fight for UFC Fight Pass. Ja, das muss ich nämlich ganz kurz nochmal einstreuen für dich, damit du weißt, was hier gerade passiert ist. Das war Sage Northcutt, der den UFC Fight Pass gewürdigt hat. I want to say that. Ja, sehr gut. UFC Fight Pass is amazing. I'm so happy to fight for UFC Fight Pass. Ja, aber, weißt du, dann allein schon dieses, wie hieß das da bei Run Fighting? Black Pass oder was? Der Black Pass. Ja, das gebe ich mir nicht. Also ohne Witz, mach das ohne mich. Ja, ich verstehe es so sehr. Also es ist halt, ich habe mir jetzt auch schon wieder überlegt, soll ich jetzt wieder kündigen, weil jetzt ja eigentlich erstmal bis UFC Hamburg es ist ja dann schon wieder in UFC und Fox noch vor UFC Hamburg. Das ist ja hier, Maya Condit ist ja auch UFC und Fox und das ist ja auch im August, oder? 27. genau. Also brauche ich es ja dann doch wieder, um eben da diese Maincard gucken zu können. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist halt, es sind 4 €, die du abdrücken musst im Monat, um unter Umständen vielleicht 2, wenn es gut läuft, 2 Maincards dir angucken zu können, die dann in der Regel nur 4 Kämpfe beinhalten und gleichzeitig nicht allzu prall besetzt sind. Da muss man schon hardcore-mäßig veranlagt sein und da würde ich mich leider Gottes dazu zählen. Ja, genau. So, und da bin ich dann wieder der Casual-Gucker. Mir gibt das dann nicht extra was. Das heißt, ich gucke das dann lieber irgendwie in einem Monat, dann läuft das auch auf dem Fight Pass, dann ist das Thema auch erledigt, wenn es denn überhaupt wichtig dann genug noch ist. So. Und von daher, diese kleinen Geschichten zwischendurch ohne mich. Ich glaube, zu Run Fighting habe ich ja mich dann doch schon des häufigeren ausführlich geäußert. Es ist halt aber trotzdem nochmal ein Punkt, den man ansprechen muss. Man hat halt bei Fight Pass, nicht UFC Fight Pass, bei Run Fighting auch nie das Gefühl, in guten Händen zu sein. Also das ist jetzt nicht so, dass man das Geld gerne bezahlt. Jetzt beim Fight Pass zum Beispiel, als ich jetzt die Zeit kein UFC-Event geguckt habe, weil es mir die Zeit einfach nicht zugelassen hat. Also wann war das? März, April. Habe ich trotzdem weiterhin den Fight Pass bezahlt, weil es halt einfach ein geiles Produkt ist. Also es liefert halt instant ab. Ja, also gestern zum Beispiel habe ich nicht gewusst, was soll ich gucken. Ich hatte aber Freizeit ab 20 Uhr. Und dann werfe ich hier bei random.org immer meinen Pay-Per-View-Glücksrad an. Also ich gebe dann immer ein, 1 bis 201, drücke dann auf random.org und die Nummer, die dann rauskommt, den Pay-Per-View gucke ich mir dann an. Und geil. Ja, das war gut. Also jetzt habe ich den Manchester Pay-Per-View, wie passend, den Manchester Pay-Per-View 105 mir angeguckt von, glaube 2010 oder 2009, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2010 war es, glaube ich. Aber ja, was ich damit sagen will, ist halt, es funktioniert immer, man kann unheimlich viel damit auch machen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den ich aufgreifen kann. Am Montag habe ich mir bestimmt 6-mal oder 7-mal den ersten Conor McGregor Nate Diaz Kampf angeguckt. Ich habe immer auf andere Sachen geachtet. Ja, einmal habe ich nur auf Nate Diaz geachtet, einmal habe ich nur auf Conor McGregor geachtet, einmal habe ich nur aufs Publikum geachtet, einmal habe ich den kompletten Kampf beobachtet, einmal habe ich nur Herb Dean beobachtet. Also ich habe immer, weil er halt auch sehr kurz ist, immer mich auf andere Dinge fokussiert, weil ich natürlich unheimlich geil auf diesen Kampf bin, auf den zweiten. Und das sind so Sachen, die funktionieren beim Fight Pass ohne Probleme. Und bei Run Fighting, ja, ist es einfach schon als Erfolg anzusehen, wenn du am Morgen nach dem Event das Event ganz einfach nur buchen kannst und dann auch angucken. Das ist einfach dann schon, da bist du zufrieden als Kunde. Und ja, das nervt. Und ich hatte ja, ich habe es ja erzählt, ich habe ja schon wieder ein bisschen so meine Probleme gehabt mit dem Run Fighting Stream. Wahrscheinlich lag es an meinem iPad, aber nichtsdestotrotz, du hast mir erzählt, du hattest auch leichte Probleme mit UFC 201. Ja, richtig. Also ich habe es erst am Montag geguckt. Wir waren übers Wochenende, waren wir tief in Bayern und da hat das alles nicht so richtig funktioniert, was ich vorhatte. Und deswegen habe ich es erst am Montag geguckt. Und ich habe es vor allem auf dem iPad geguckt. Also und ich hatte immer wieder Aussetzer. Das mag jetzt auch noch beim wirklich hier an meinem Internet liegen. Das kann schon in Ordnung, das kann schon gut sein. Aber der switchte immer wieder zurück. Also an der Stelle, wo dann andere andere Player buffern, ne, genau, mal eben kurz auf Pause setzen, hat der mal eben irgendwie 10 Sekunden mich zurückgeworfen. So, und wenn das aber dann alle 30 Sekunden passiert, so kannst du ja auch keinen Kampf gucken, ne, wenn du immer wieder zurückgeworfen wirst. Aber das mag noch eher hier an der Technik hier zu Hause liegen. So, wobei man natürlich auch da sagen könnte, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn so eine App in der Lage wäre, dann entweder die Bitrate runter zu regeln, so wie es auch die UFC-App macht, sprich Ton und Bit und Videoqualität nach unten fährt, oder man macht das so, wie es Apple TV oder iTunes mit ihren Produkten auf dem Apple TV macht, die warten so lange, bis genügend Stoff vorgeladen ist, um ein perfektes Bild zu garantieren. Ich meine, beide Sachen sind besser als das, was Run Fighting jetzt bei dir in dem Fall gemacht hat. Ja, absolut. Also es gibt genügend Player auf dieser Welt, die es besser machen. So, und das Zweite ist dann, wie gesagt, ich habe es am Montag geguckt und dann wollte ich eigentlich, ich brauche dann diese ganze Werbung und die Werbung für die nächsten Pay-Per-Views und so weiter, das gucke ich mir dann alles nicht an, auch diese ganzen Vorgeschichten, ich will da nur die Kämpfe sehen. So, und du hast dann nicht die Möglichkeit, irgendwie zu den einzelnen Kämpfen zu springen, sondern du musst dann auf der Leiste mit deinem Finger da entsprechend rumsuchen. So, das ist jetzt auch schon mal sehr, wie soll ich sagen, also es kommt dir nicht entgegen, nicht so schön, wie es halt wirklich dann im Fight Pass das funktioniert. Da kannst du ja auch zum Beispiel dann irgendwie so diese 10 Sekunden Vorsprünge machen. Ja, zum Beispiel wirst du halt auch gespoilert, wenn du das so machst auf Run Fighting. Also du, genau. Ja. Wenn du dann in die falsche Zeit reinspringst, so, und dann ist es auch noch so, dann habe ich es teilweise auf dem iPad geguckt, teilweise auf dem iPhone, und auf dem kleinen Bildschirm ist es dann so, dass du, wenn du vorspulen willst, dann kannst du keine kleinen Schritte machen, sondern dann sind das immer Minutenschritte. Und dann ist es genau so, wie du sagtest, dann springst du halt mitten in den Kampf rein. Und je nachdem, wie der Kampf gelaufen ist, dann ist das Thema vielleicht auch schon durch. Dann wirst du nämlich hart gespoilert. Ja, wenn du dann Matt Brown gegen Jake Ellenberger erwischt, der nach einer Minute 46 zu Ende ist, dann ist halt eine Minute schon ausschlaggebend. Ist halt doof. Ja, genau. Ja, so, und dann ist es auch noch so, wenn du dann hinten raus bist, also irgendwo Richtung Ende des Pay-Per-Views, dann bist du ja natürlich auch immer mit dem Finger genau über der Zeit, die dir, also die Anzeige, wo du jetzt gerade dich befindest. Das heißt, du siehst dann auch nicht mehr, wie viel du gerade nach vorne gespult hast. Übrigens, also, mit der Zeit nervt mich auch echt schon. Unangenehm. Das mit der Zeit immer, das nervt mich übrigens auch, aber das ist natürlich auch beim Fight Pass so, dass du praktisch siehst, wie lang der Pay-Per-View oder halt eben die Main-Card oder was auch immer ist. Weil ich kann, außer jetzt bei den Prelims, daraus ableiten, ob wir im Main-Event eine Decision sehen oder nicht. Also wenn halt ein Pay-Per-View mit 2 Titelkämpfen 3:40 geht, dann weißt du, alles klar, die beiden Pay-Per-Views, die beiden Main-Events, Co-Main-Event und Main-Event, gehen über die gesamte Distanz. So, das nervt mich immer schon. Genauso wie jetzt bei 201, da habe ich gesehen, 2:38 oder so war das lang. Dann wusste ich, alles klar, First Round oder zweite Runde ist das Ding durch. Und ja, genau. In diesem Fall, ja, jetzt kommen wir mal zur Card, Tyron Woodley gegen Robbie Lawler, konntest du jetzt, wenn du nicht ganz blöde bist, dir fast schon ausrechnen, dass das definitiv dann genau. eher für Woodley spricht. Und ja, so war es genau, dann ja. auch. Was ja, überrascht vom Ende? Also ich meine nicht, dass jetzt Tyron Woodley da als kompletter Außenseiter reingegangen ist, aber ich denke mal, die meisten werden schon Lawler auf dem Punkt oder auf dem Zettel gehabt haben. Ja, aber bei der Diskussion wäre es doch immer darum gegangen, wird das eine miese Schlacht und Lawler gewinnt das Ding oder ist das Thema in der ersten Runde durch, weil Woodley die Bombe zündet. So, ja. Und dann ist es halt genauso. Also das wären so die beiden Enden gewesen, die ich mir vorher vorgestellt hätte. Ja, und eins davon ist halt eingetroffen. Die T-Bomb. Genau, die T-Bomb. Nach der H-Bomb ist die T-Bomb jetzt eingekehrt in die UFC. Ja, ist natürlich alles hochspekulativ, warum und weshalb Robbie Lawler den Kampf verloren hat. Ich habe in dem Instant-Reaction-Video gesagt, dass ich der Meinung war, er wirkte irgendwie ein bisschen, es war ein anderer Robbie Lawler, aber ich meine, 2:12, was soll man da jetzt groß analysieren können? Letzten Endes hat Lawler einen einzigen Fehler gemacht, das war ganz kurz seine linke Hand nach unten genommen und dann kam Woodley direkt mit seiner T-Bomb, so nennen wir das jetzt einfach mal, und hat ihn ausgenockt. Also da gehört jetzt nicht viel, muss man jetzt nicht allzu viel reininterpretieren, ob Lawler sein Kinn verloren hat oder ob Lawler irgendwelche Probleme zuvor im Camp gehabt hat oder so. Allein eins ist mir aufgefallen, beziehungsweise das wurde mir auf Twitter zugetragen, wenn man die Bilder von Robbie Lawler beim Einzug jetzt gegen Tyron Woodley mit den Bildern zum Beispiel beim Einzug gegen Carlos Condit oder Rory McDonald vergleicht, dann sieht man, dass in seiner Wangengegend er ein klein wenig eingefallen ist, ja, also so, ja, so. Und das deutet wohl darauf hin, ich konnte das jetzt noch nicht nachrecherchieren, ich werde es auch nie tun, dass er nicht vollständig hydriert war wieder, also komplett wieder mit Wasser sozusagen sich vollgepumpt hat, sondern dass es da immer noch Rückstände gibt und eine Dehydration vorliegen könnte. Ja, alles alles so ein bisschen im Konjunktiv jetzt hier. Aber das wiederum würde natürlich als Folge oder hat eine der Folgen, dass man schneller auszunocken ist. Also wenn du nicht vollkommen hydriert bist, besteht die Gefahr, schneller ausgenockt zu werden. Also wenn man irgendwas ja als Grund mit in Betracht ziehen möchte, dann könnte das auch noch was sein, dass er nicht kommt oder dass der Weightcut nicht ganz so gut lief wie vielleicht sonst. Ja. Ja. Es könnte aber auch einfach sein, dass Tyron Woodley zuschlägt wie ein Pferd und dann. Ja, ich meine, das wird, denke ich mal, der Hauptgrund sein. Also, Tyron Woodley ist halt echt, also der wird halt jeden ausnocken können in dieser Division. Aber das ist natürlich gleich die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt. Aus deiner Sicht, ist Tyron Woodley jemand, der in dieser Division für längere Zeit für Aufsehen sorgen kann? Oder ist das jetzt so eine ähnliche Geschichte, wie wir sie aktuell im Lightweight sehen, dass der Titel häufig wechselt oder natürlich auch bei den Damen im Bantamweight? Also bevor wir jetzt darüber reden, gegen wen er als nächstes kämpfen soll, erstmal grundsätzlich die Frage, wie gut oder wie hoch schätzt du seine Chancen ein, den Titel lange zu halten? Ja, da stehen ja ein paar Killer an oder zumindest der Wonderboy. Es ist ja schon eine miese Maschine, also von daher, ich glaube, jetzt sagst du natürlich, wir reden erstmal noch nicht darüber, gegen wen er antreten könnte. Aber ich sag mal, Maschinen, die ihm den Titel wieder abnehmen könnten, gibt es da genug in der Division, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass auch ein Rückkampf gegen Lawler muss auch nicht wieder so verlaufen, wie es jetzt verlaufen ist. Das ist richtig. Und auch die beiden Leute, die er ja ausgerufen hat, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch gegen die beiden verlieren könnte. Na gut, Peter, wir gehen in Medias Res. Er hat natürlich Nick Diaz und George St. Pierre direkt herausgefordert, hat gesagt, ich möchte gegen euch beide kämpfen. Er hat natürlich dem Ganzen auch noch ein bisschen Kontext hinzugefügt und gemeint, ich möchte nicht gegen Nick Diaz kämpfen, weil ich der Meinung bin, dass das ein leichter Gegner ist oder ein easy payday für mich, sondern weil ich ihn als Welterweight-Kämpfer schätze. Er ist für mich einer der Besten. Gleiches gilt für GSP und ich möchte gegen die Besten aller Zeiten gekämpft haben. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die beiden Jungs ein bisschen mehr Geld versprechen als Stephen Thompson. Und vielleicht, also sagen wir mal so, Stephen Thompson ist nicht weniger gefährlich als GSP und Nick Diaz, um das mal so zu sagen. Und vielleicht ist das natürlich schon noch auch ein Grund, warum Tyron Woodley dann ausgerechnet die beiden herausfordert. Also, frage ich dich gleich mal direkt. Erstens, wie findest du das, dass das jetzt mittlerweile gang und gäbe ist, dass der neu gekrönte Champion sich hinstellt und sagt, you know what, fuck it, ich trete gegen den an, gegen den ich möchte und der mir am meisten Kohle bringt? Das ist die erste langweilig. Frage. Und die zweite Frage ist, gegen wen würdest du denn jetzt Tyron Woodley als nächstes stellen? Ja, also ich finde das fast ein bisschen frech, wenn die Leute dann anfangen, sich ihre Gegner da zu callen. Vor allem wirklich so als, also in dem Fall ist es ja jetzt wirklich sehr plakativ. Der hat jetzt seit anderthalb Jahren nicht gekämpft oder wie lange hat er sich aufs Abstellgleis gestellt? Ja. Und meint jetzt, dass er halt bestimmen kann. Und das finde ich, es kommt irgendwie komisch rüber, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du dann siehst, wen ruft er raus? Dem Geld bringen. Das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen blöder, meiner Meinung nach. Also andererseits, ich würde kurz einhaken, bevor du die Antwort gibst, gegen wen du ihn stellst. Ja. Es gibt ja immer wieder das Problem, dass viele Fans der Meinung sind, die Kämpfer verdienen zu wenig. Ja. Und vielleicht ist genau die Art und Weise, dass du dich verhältst wie Tyron Woodley und sagst, ich kämpfe gegen die Leute, die mir das meiste Geld versprechen, die eigentlich sinnvollere Weise, um halt auch Geld zu verdienen. Denn wie gesagt, wir haben uns darüber so ein bisschen lustig gemacht, dass Holly Holm in ihrem letzten Kampf als Ex-Bantamweight-Champion gerade mal $2,500 bekommen hat von Reebok. Jetzt haben wir hier zum Beispiel als krasses Gegenteil so einen Tyron Woodley, der sagt, ich spiele nicht rum gegen irgendwie Stephen Thompson oder so einen Scheiß. Ich möchte die Money Fights und ich habe gute Chancen, die beiden zu besiegen, weil sie eine längere Pause hinter sich haben. Und nehme halt zum einen die Kohle und zum anderen habe ich bessere Möglichkeiten, den Kampf siegreich zu bestreiten und habe den größeren Namen besiegt. Also nicht, dass ich jetzt das direkt verteidigen will, ich möchte halt einfach auch mal mit ins Gespräch werfen, dass natürlich der Kritikpunkt, die Kämpfer verdienen zu wenig, sich denn hier so ein bisschen damit stößt, dass man sagt, ja, aber es ist aber scheiße, dass die herausfordern oder dass die Leute suchen, die ihnen nur Geld bringen. Ja, nee, ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Also natürlich, aus Sicht des Kämpfers ist das natürlich nur richtig, auch wie Michael Bisping das gemacht hat, ist ja auch nur richtig, sich den Typen rauszusuchen, wo du dir am ehesten Gewinnchancen ausrechnest und dann am besten noch derjenige, der dann noch am meisten Geld bringt. Ist doch als Kämpfer ist das doch nur richtig. Absolut. Aber ist das auch die richtige Art und Weise für mich als Zuschauer? Ich will doch da mehr oder weniger erstmal nur unterhalten werden. Und dann hätte ich gerne noch, dass das ein cooler Sport ist. So. Finde ich, darf er sich nicht unbedingt diejenigen raussuchen, die seit 100 Jahren nicht mehr gekämpft haben. Das Problem, was vor allem nicht, wenn da einer ansteht. Gebe ich dir absolut recht, denn ich sehe auch hier folgendes Problem. Ich war ja lange Zeit großer Wrestling-Fan, habe darüber auch gepodcastet und eins, was wir immer bemängelt haben, wenn wir über Wrestling gesprochen haben, dass Kämpfe keine Relevanz haben. Sprich, einer, der alle besiegt, muss nicht zwangsläufig derjenige sein, der dann um den Titel antritt. Und andersrum, einer, der alles verliert, kann bei WrestleMania um den Titel kämpfen, sage ich jetzt mal. Und so ein bisschen geht das ja jetzt hier in diese Richtung in der UFC. Also es ist nicht wichtig, wen du, oder anders, es ist nicht wichtig, wie oft du Kämpfe gewinnst und wie gut deine Gegner sind, sondern es ist wichtiger, welche Reputation dein Name hat und was Kohle abwirft und natürlich, was die Fans sagen. Also die drei Sachen sind wichtiger als deine Qualität als Sportler an sich. Also sonst würden halt so Leute wie Stephen Thompson direkt als Nummer 1 Herausforderer feststehen und als nächstes auch auf Tyron Woodley treffen. Oder andererseits würde ein Max Holloway nicht darum betteln müssen, dass er jetzt mal vielleicht nochmal gegen Frankie Edgar antreten kann, bevor er einen Titelkampf bekommt. Das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass du zum einen natürlich dann solche Kämpfe überhaupt nicht mehr ernst nimmst, wenn da jetzt zum Beispiel eben Edgar gegen einen Holloway kämpft, weil du musst davon ausgehen, dass der Kampf, wie gesagt, überhaupt keine Relevanz hat für den Titel, sondern dass es halt einfach ein Kampf ist und fertig. Und zum zweiten wird das ein Problem, dass der Titel an sich, wenn jemand den Titel gewinnt, dass der so ein Stück weit an Wert verliert. Ja, mir ist das jetzt schon aufgefallen, als Tyron Woodley den Titel gewonnen hat, war für mich der Titel der Titelwechsel an sich gar nicht so groß vom Gefühl, ja. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, UFC zu gucken, da war so ein Titelwechsel immer was Besonderes und man hat auch so gedacht, Alter, ja, das ist jetzt der Welterweight Champion. Holy fuck, das ist der Welterweight Champion. Und das ist jetzt gar nicht der Fall, sondern es ist halt einfach so, ja, okay, das ist halt der jetzt als erstes am Futterdruck sitzt sozusagen. Ja, genau. Und auch das kann man ja mit dem Wrestling in Verbindung bringen. Da haben ja die Titel auch gänzlich an Wert verloren. Also es ist ja völlig Latte, wer welchen Titel trägt. Nicht, dass wir jetzt in 2-3 Monaten am selben Punkt sind, aber ich erkenne da aus meiner Sicht schon so eine gewisse Parallele, dass man seine eigene Competition so ein bisschen torpediert. Ja, bin ich voll auf deiner Seite. Also ich sehe das auch eher problematisch, als dass ich da was von hätte. Natürlich finde ich den Kampf Nick Diaz gegen Tyron Woodley finde ich natürlich geil, genauso wie ich GSP gegen Tyron Woodley geil finde. Aber das irgendwie stellt sich für mich nicht die Frage, ob die als nächstes einen Titelkampf bekommen dürfen, weil die ganz weit weg sind aus diesem Spiel. Und da sind andere, die eher die Chance verdient haben. Wem würdest du jetzt den Title-Shot geben? Ist Thompson? Steven Thompson oder? Ja, eindeutig. Ganz eindeutig. Meiner Meinung nach muss, also ich fände jetzt spannend Nick Diaz gegen Robbie Lawler zum Beispiel. Das gab ja schon mal einen schönen Kampf zwischen den beiden. Und ich kann mir auch bei den beiden gut vorstellen, dass die auch so ein Pay-Per-View tragen können. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch ein geiler Main-Event sein kann. Ja. So, und dann GSP, solange Dana White nicht sagt, der kämpft tatsächlich wieder, redet der für mich erstmal nur viel warme Luft. Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen blöd, wie er es momentan versucht oder wie er es anstellt. Also zum einen war dieses angekündigte Comeback, als Bisping den Titel gewonnen hat, ein bisschen merkwürdig, dass GSP da bei Helwani aufläuft und sagt, so, übrigens, also gegen Bisping trete ich an, Retirement ist beendet, ich bin wieder da. Dann kriegt er den Kampf nicht, beziehungsweise Bisping hat kein Interesse. Und dann ist er erstmal weg. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich dann gemeldet hat und gesagt hat, na gut, dann möchte ich gegen, was weiß ich, Anderson Silva jetzt einfach mal rumgesponnen antreten. Zum anderen kommt jetzt plötzlich wird er wieder ins Gespräch gebracht von Tyron Woodley und ich bin der Meinung, dass GSP sich Chancen ausrechnet gegen Woodley und sich denkt, okay, dann komme ich halt eben da zurück. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er versucht, so ein einfaches Comeback zu erringen oder sich zu erstreiten und dann eben unter Umständen direkt einen Titel gewinnt und ja, dass das halt für sich so ein bisschen einfacher gestalten möchte. So möchte ich es mal ausdrücken. Also ich finde es von ihm auch nicht würdig oder eines Champions würdig, so zurückzukommen. Also ich würde es besser finden, er würde die Füße stillhalten und vielleicht die UFC darüber informieren, dass er Interesse hat, zurückzukommen. Und wenn er dann was Handfestes bekommt von der UFC, dass er dann auch wirklich unterschreiben möchte, einen Kampf gegen zum Beispiel Woodley oder so, dann kann man ja immer noch rauskommen und sagen, okay, ich mach's. Aber so wirkt das auf mich irgendwie, finde ich nicht so schön, muss ich sagen. Nee, und auch Nick Diaz, der hat die letzten 5 Kämpfe verloren, oder wie viel waren's? Ich weiß es nicht mehr genau. 4 oder 5 Kämpfe hat er, also die letzten alle. Ja. Ne? Ja. Und der kriegt Instant Title Shot, fühlt sich doch echt blöd an. Sag mal, Peter, jetzt fällt mir was auf. Ist Nick Diaz der Mesut Özil der UFC? Das ist doch eine Parallele. Da ist doch eindeutig immer sagen alle, der ist so gut wird alles weghauen, alles gewinnen und in den entscheidenden Momenten versagt er ständig. Ja, aber der große Unterschied ist Charisma. Ja, das stimmt. Ja, der Özil hat natürlich, das ist richtig, keinerlei Charisma. Das wurde alles in Augengröße leider angelegt bei der Geburt. Das ist kein Jokos. Hast du dieses Foto von Nick Diaz da aus der, was ist das, zweite Klasse oder so, was jetzt über Twitter gegeistert ist? Foto von ihm, irgendwie ein Klassenfoto. Ja. Und alle Kinder links und rechts schön am Grinsen, nur eher schön die Faust in die Kamera. Ja, aber ist das nicht auch merkwürdig, dass man das abfeiert? Ich meine, wenn das jetzt in meiner Tochter ihrer Schulklasse wäre, würde ich sagen, was ist das für ein Asozialer? Würde ich direkt erstmal nachforschen, ob der Typ vielleicht nicht irgendwie nochmal die Klasse wiederholen kann oder irgendwas. Der kann dann nicht ganz richtig ticken oder ob die Eltern eine Meise haben. Das sagt natürlich viel aus, wie die zwei Jungs da aufgewachsen sind und ihre Schwester. Wobei man natürlich dann wiederum sagen muss, wenn man weiß, mit welcher Akribität beide ihre Karriere vorangetrieben haben. Da meine ich jetzt nicht nur MMA, sondern auch zum Beispiel die Triathlon und so. Da gehört ja auch wirklich viel Disziplin dazu, solche Dinge durchzuziehen. Und das wiederum spricht natürlich dann für die beiden Jungs, dass die vielleicht doch nicht so Motherfucker sind, wie man manchmal zu glauben meint. Also ich glaube schon, dass das, die kommen manchmal ein bisschen einfältig rüber, das ist schon so, aber ich glaube, es gehört wirklich viel Disziplin dazu, eine professionelle Sportlerkarriere so erfolgreich zu bestreiten, ja, wie es den beiden gelingt. Also so ganz an Deppenglück glaube ich da auch nicht. Also ich denke mal, die werden ja das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. Auch dieses Klassenfoto, das ist natürlich nur irgendwie ein glücklicher Zufall, irgendwie so ein kleines Mosaikstückchen in dem Bild, was die beiden da sich aufgebaut haben. Ja. Aber es passt halt so still, ne? Ja, natürlich. Ich meine, wir wollen das ja auch sehen. Wir wollen ja genau das sehen. Also jetzt, als ich den Nate Diaz-McGregor-Kampf geguckt habe, jeder möchte diese Stockton Slaps sehen. Jeder möchte sehen, wie Nate Diaz den blöde anmonkt und halt einfach so diesen Gangster raushängen lässt. Genau das möchte man ja sehen. Also es wäre ja für alle... Es ist ja jetzt schon merkwürdig, Nate Diaz in dieser Everybody's Darling-Rolle zu sehen bei Kimmel und bei Conan. Und er ist ja überall momentan in der Presse vertreten und wirkt eigentlich immer sehr sympathisch. Und man hat schon immer so das Gefühl, Alter, du verlierst so ein bisschen hier deine Street Credibility. So, du kannst dich doch nicht mit denen, du musst doch da mal wieder auf den Tisch hauen. So irgendwie hat man immer das Gefühl. Ja, es ist schwierig. Wie findest du das eigentlich? Das ist mir aufgefallen jetzt im Vorfeld zum zweiten Kampf zwischen Diaz und McGregor. Diaz scheint die ganze Pressearbeit zu machen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ob das diesmal Diaz vielleicht zum Verhängnis werden könnte, dass er da so einfach so ein Honigdruck vorgesetzt bekommt und sich nicht mehr ganz so auf das Wichtige konzentriert. Die Kohle ist eh verbucht und so, weiß ich nicht. Auf mich macht das eher so ein bisschen den Eindruck, als ob das nicht daran liegt, dass er das irgendwie will, sondern weil sich Conor halt komplett zurückgezogen hat. Irgendwie macht das so ein bisschen so den Eindruck, als ob Conor McGregor sich in seine Kampfhöhle zurückzieht, um sich halt 100% vorzubereiten. Das wiederum würde aber dazu mich eher, ne? Das würde dann natürlich dafür sprechen, dass Nate Diaz sich nicht 100%ig vorbereiten kann. Oder muss. Wobei war ja beim letzten Kampf auch nicht der Fall, ne? Tequila saufen und dann schön ab in Kampf. Wobei ich mir bei dem wirklich vorstellen kann, dass er sich sagt, Alter, ich habe jetzt hier gerade den geilsten Payday ever eingestrichen. Ihr könnt mir alle mal einen lutschen. Beide haben ja sich im Vorfeld zu anderen Kämpfen schon geäußert, also Nate und Nick, dass sie eigentlich gar keinen Bock haben auf so einen Scheiß, also sich da verkloppen zu lassen von anderen und wiederum andere zu verkloppen, sondern dass sie es halt machen, weil sie die Kohle brauchen. Ja, und ich meine, wenn du mit diesem Mindset da rangehst oder wollen, dann kannst du natürlich jetzt sagen, ja gut, Kohle habe ich jetzt, trete ich einfach mal ein bisschen einen Schritt zurück und genieße die Sonnenseite des Lebens. Könnte sein. Ich vermute aber nicht, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Ja, aber solange du die Kuh melken kannst, machst du das doch, oder nicht? Ja, absolut, klar. Und vielleicht, wenn er eben mit dieser lockeren Art da rangeht, der gute Nate, vielleicht ist es genau das, was er braucht, um so einen Gegner wie Conor McGregor zu besiegen. Ich würde jetzt gern detaillierter schon darauf eingehen, aber da vertröste ich alle auf die Countdown-Show dann am Event Samstag. Ich habe mir nämlich natürlich nicht nur die Kämpfe oder den Kampf mehrfach angeguckt, um Zeit zu vertreiben, sondern weil ich mich schon vorbereite auf die Countdown-Show und schon versuche, lustige Strategien auszuarbeiten und so und dann möglichst mit was Klugen um die Ecke kommen möchte da am 20. oder wann ist das nochmal? Im August? Genau. Ich habe jetzt keinen Kalender vor mir. Ja, also da müsst ihr natürlich alle einschalten. Leider gibt es am Donnerstag vor dem Pay-Per-View keinen Podcast, da verweile ich im Urlaub, das sei mir gegönnt. Und am Samstag wird es aber definitiv eine Countdown-Show geben, die wird um 20.30 Uhr losgehen und spätestens um 1 Uhr beendet sein. Da lassen wir auf jeden Fall die Fetzen fliegen. Also das ist schon mal ein kleiner Hinweis für alle, die da dann dabei sein möchten. So, Peter, 201. Jetzt haben wir festgelegt, Robbie Lawler trifft als nächstes also auf Wonderboy Thompson. Und währenddem wir das festgelegt haben, habe ich mir so überlegt, eigentlich gibt's in der UFC momentan eine ganze Menge Champions, die so richtig keine Gegner haben, wenn du mal ehrlich bist. Und jetzt kommt die Frage an dich. Du musst jetzt schnell antworten. Als oder gegen wen tritt der Champion an? So könnte man das Spiel nennen. Gegen wen tritt der Champion an? Das neue Spiel hier bei MMA Radio. Gibt es da irgendwas, was ich einspielen kann? Ja, zum Beispiel das hier. Naja, das passt jetzt nicht ganz. Sei es drum. Also wir fangen mal an in der Flyweight Division. Da ist Demetrius Johnson, das wird viele überraschen, immer noch der Champion. Und so richtig weiß man nicht, gegen wen er als nächstes antritt. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Zum einen, er wartet jetzt, bis er wieder vollständig genesen ist und trifft dann auf den Gewinner der nächsten Ultimate Fighter Staffel. Das ist ja sowieso angeplant, angesetzt so und geplant. Und es steht natürlich auch noch der Kampf gegen Wilson Hayes aus, der aber Reis ausgesprochen werden möchte, habe ich gesagt. Wurde mir gesagt, so muss man sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Cejudo steht noch in der Verlosung weiterhin, wenn der gegen Benavides gewinnt, und Formiga darf man nicht abschreiben, der hat auch bald wieder einen Kampf. Ja, also was denkst du, wer wird der nächste Gegner von Demetrius Johnson? Das ist jetzt natürlich blöd, dass ich das direkt beim ersten Kämpfer sage, aber mir ist das total egal. Das so egal. So, und ey, jetzt muss ich mein Nippelboard vor die Fäuste kriegen. Ey, I'm not surprised, motherfuckers. So sieht's aus, wie den Nate Diaz rausgeholt. Das ist die beste Antwort, die man geben kann bei der Flyweight Division und Demetrius Johnson. Es ist mir scheißegal. Wobei ich ja auch sagen muss, ich finde das, was sie jetzt mit dieser Ultimate Fighter Staffel machen, finde ich ja doch spannend. Ich hab dieses Poster gesehen, wo sie die ganzen Champions aufgereiht haben und was die für Titel schon geholt haben. Und ja. Das sieht schon ein bisschen beeindruckend aus, was auch immer das dann am Schluss heißt. Da funktioniert die Werbung. Also es sind natürlich auch viele Champions dabei, die könntest du jetzt auch, weiß ich nicht, Peters Boxbuden-Champions nennen oder so. Also da sind natürlich schon so ein paar Leute dabei, die man jetzt eher in der Pfeife rauchen kann. Vermutlich, muss man sagen. Aber ich gebe dir recht, in einer Division, die so tot ist, ja, die einfach keine Competition hat für den Champion, ist das eine Möglichkeit, um überhaupt noch mal wieder so ein bisschen Interesse zu erzeugen. Und dann muss man hoffen, dass Cejudo noch mal einen Anlauf starten kann. Das wäre natürlich das Schlimmste, wenn Cejudo gegen Benavides verliert. Weil dann hast du schon wieder den blöden Benavides da, der Demetrius Johnson nicht besiegen kann. Bei Cejudo habe ich zumindest noch die Hoffnung, dass er mit mehr Zeit sich verbessern kann und unter Umständen irgendwann mal zur Gefahr werden könnte von Demetrius Johnson. Wir haben ja auf Twitter darüber gesprochen, oder ihr habt, du und der Jojo, glaube ich, haben darüber gesprochen, wer nächstes Jahr noch Champion ist. Da habe ich auf Twitter dir geantwortet, ich glaube, dass nächstes Jahr keiner von den aktuellen Champions noch Champion ist. Ja, das ist aber jetzt... Bei ihm glaube ich, dass der eher das bis nächstes Jahr dran geben wird, weil der selber auch keine Konkurrenz mehr sieht. Ja, aber wer soll den Titel gewinnen? Ja, dann, also ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, so, ich, hier, da hat er den Titel zurück, macht das ohne mich aus. Ich eine Gewichtsklasse höher oder so. Nee, ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass er so einen Dominic Cruz-Kampf nicht ablehnen wird. Das glaube ich auch. Also so ein Superkampf zwischen Demetrius Johnson und Dominic Cruz, den würde ich mir auch gefallen lassen. Aber dass Demetrius Johnson seinen Titel komplett abgibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das ist doch für den Jungen der leichteste Job ever. Der kassiert ordentliches Geld, hat mehr oder weniger da immer so ein paar Sparringspartner als Titelgegner vor sich. Wird von den sogenannten Experten bis über den grünen Klee gelobt, ist Pound for Pound Nummer 1 und so ein Scheiß. Also ich meine, der genießt doch wirklich die Sonnenseite des Lebens. Ja, genau, aber glaubst du denn nicht, dass der dann irgendwann auch vielleicht das Interesse oder die Lust daran verliert? Nee, gewinnen ist immer geil, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Also es ist immer gut, der Beste zu sein, das kann nie schaden. Wenn du doch dann nur noch irgendwie Unkraut jäten gehst, nur noch irgendwie alles Fallobst, links und rechts fallen die Leute von dir ab. Das ist doch, ich weiß, also ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann sagt, also entweder passiert ihm der Luke Rockhold und der ist tatsächlich irgendwann mal gut vorbereitet, oder ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass er sagt, ey, nee, das reicht jetzt. Jetzt mache ich nur noch Twitch und spiele Xbox oder so. Ja, ich meine, Demetrius Johnson ist 29 Jahre. Ich meine, da muss man natürlich jetzt ehrlich sein, in der Flyweight Division wirst du wahrscheinlich mit 36 nicht mehr der Titelträger sein. So, das heißt, wenn er das jetzt ordentlich aufzieht, macht er das jetzt hier noch 3-4 Jahre, kämpft dagegen so ein paar Pfeifen und verteidigt seinen Titel, wenn es gut läuft, kriegt er diesen Dominic Cruz Kampf als Superfight oder so. Vielleicht sagt TJ Dillashaw auch nochmal, er geht wieder oder lässt sich auf den Kampf gegen Demetrius Johnson ein. Ich weiß jetzt nicht, ob Dillashaw die Möglichkeit hätte, in die Flyweight Division zu gehen oder ob das dann auch ein Superkampf werden müsste. Also, es gibt da schon noch Möglichkeiten für ihn. Und ich glaube, dass für so einen Typen wie Demetrius Johnson auch so Rekorde einfach eine Rolle spielen, wie längster amtierender UFC-Champion und auch so diese Dominanz noch zu unterstreichen. Das ist so wie mit Superreiche, weißt du? Also irgendwann denkst du dir halt auch, so ein Typ wie Dana White, wie kann der noch mehr Kohle brauchen? Aber du siehst es ja, er versucht immer noch mehr Geld zu verdienen. Und vielleicht ist das bei Demetrius Johnson auch so. Der hat ja eigentlich alles besiegt, was man ansatzweise besiegen kann und was ungefähr so eine gewisse Bedrohung darstellt für ihn. Warum soll er jetzt noch weitermachen? Aber wie gesagt, es ist die Jagd nach Rekorden. Es gibt auch noch Niederlagen, die er vielleicht gerne ausmerzen wollen würde in seinem Rekord. Ian McCall ist natürlich da auch noch ein Typ. Und wie gesagt, Dominic Cruz. Und ich denke, sowas treibt dich dann als Champion. Es muss nicht unbedingt so immer der direkte Kontrahent sein, so wie bei John Jones und Daniel Cormier. Manchmal sind es wirklich diese Rekorde, die dich antreiben. Also ich denke schon, dass Demetrius Johnson dabei bleiben wird. Oh, Entschuldigung, das muss ich nochmal unterbrechen, aber ich gerade sehe, ich muss es schnell klarstellen. Er hat das Unentschieden gegen Ian McCall natürlich mit dem Titelgewinn wieder auf seine Seite geholt. Was ich meinte, war der Brad Pickett-Kampf, den er verloren hat. Aber Brad Pickett wird nicht in die Flyweight Division gehen. Gut. Du bist dran. Ja. Ich behalte meine Prognose trotzdem mal bei, auch wenn du mich jetzt gerade ein bisschen davon wieder abgebracht hast. Und ich glaube, es gibt tatsächlich noch ein paar Herausforderungen, die spannend genug für ihn sein könnten, dass er nicht unbedingt nächstes Jahr den Titel abgibt. Gut, dann gucken wir mal in der Bantamweight Division. Auch da weiß man so richtig nicht, wer als nächstes auf Dominic Cruz treffen soll. Was ist da deine Vermutung? Ich werfe mal ein paar Namen in den Ring und du kannst dann sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Nächste Titelverteidigung gegen John Lineker. Glaube ich nicht. Brian Caraway. Aber das könnte ich mir schon eher vorstellen, aber gefühlt müsste der, glaube ich, noch mal ran. TJ Dillashaw. Den finde ich natürlich gut, aber so direkte Rematches eher meh. Naja, gut, es war ja Faber dazwischen. Ah ja, stimmt, du hast ja recht. Ja, Faber hat er ja deklassiert. Genau. Und TJ Dillashaw hat ja auch einen guten Kampf abgeliefert. Also von daher, warum nicht? Es wäre für mich auch jetzt so der Kampf, der am meisten Fragen offen gelassen hat, weil es war so ein enger Kampf zwischen Cruz und Dillashaw, dass man den wirklich nochmal ansetzen könnte. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die UFC darauf keinen Bock hat. Also es kommt mir so vor, dass wenn sie diesen Kampf wollen würden, hätten sie den jetzt mittlerweile schon bekannt gegeben. Und Caraway, so richtig haben sie da auch keinen Bock drauf, weil der ist natürlich jetzt auch nicht Mr. Excitement im Octagon. Aber dann hast du halt das Problem, also so ein John Lineker, das reicht für mich noch nicht aus, um ihm schon den Titel zu oder die Titelchance zu geben. Aber Cody Garbrandt, ich meine, da entwickelt sich so ein leichtes Techtelmechtel zwischen Cruz und Cody Garbrandt, aber auch das würde mir zu schnell gehen. Ja, man müsste TJ Dillashaw als nächstes die Chance geben gegen Dominic Cruz. Und der letzte Kampf zwischen den beiden, der war ja auch echt super interessant dafür, dass es halt so eine leichte Gewichtsklasse ist. Ja, absolut. Also der Besten, von mir aus gerne. So, dann kommen wir in die Featherweight Division. Das wird natürlich jetzt interessant. Conor McGregor ist aktuell der Titelträger. Wenn er nochmal in der Featherweight Division antritt, dann muss es gegen Jose Aldo sein. Das wurde ja schon bekannt gegeben. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Die Frage ist, wenn McGregor den Titel abgibt, weil er nicht mehr in der Featherweight Division antreten möchte oder kann, gegen wen tritt dann Jose Aldo an? Es muss eigentlich dann Max Holloway sein, oder? Na klar, sehe ich genauso. Also der hat sich jetzt auch mehr als deutlich diesen Titelkampf verdient, finde ich. Die Frage ist hier natürlich, warum die UFC das nicht schon ein bisschen forciert und ja, so ein bisschen uns auf diesen Weg vorbereiten würde. Würde ich wahrscheinlich gar nicht. Ja, gut, wahrscheinlich. Ja, sie scheuen wahrscheinlich einfach jetzt hier noch das Risiko, jetzt irgendwelche Pläne schon auszurufen und dann ändert sich alles, weil McGregor nochmal verliert gegen Diaz oder gewinnt oder weiß der Kuckuck, was da passieren wird in dem Kampf. Also naja, nichtsdestotrotz, also egal wie der Kampf ausgeht, müsste Conor McGregor nicht so langsam seinen Titel mal gegen Aldo verteidigen oder dann vereinigen, das ist ja der Interimstitelträger, der Jose Aldo, nicht? Na, nach dem Nate-Diaz-Kampf gibt's für mich nur diese Möglichkeit, dass Conor McGregor dann den Titel entweder abgibt oder eben gegen Jose Aldo aufs Spiel setzt. Also was anderes würde ich von Seiten der UFC dann auch nicht zulassen. Wenn er sagt, nee, das schaffe ich nicht oder ich möchte jetzt einen Kampf gegen Eddie Alvarez oder weiß der Kuckuck, ja, dann gib einen Titel ab. Also das geht natürlich nicht, dass du jetzt hier ein Jahr lang den Titel spazieren trägst und in den anderen Gewichtsklassen dir dein Image ramponieren lässt und da die Kämpfe verlierst, das geht nicht mehr dann. Also die Division ist so ein bisschen davon abhängig, was am 20. dann in Vegas passieren wird. Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, dass McGregor gegen Aldo nochmal antreten würde. Wenn McGregor verliert gegen Diaz, dann wird das echt interessant, weil also das weiß ich nicht so richtig, was man dann macht. Zwei Niederlagen, gut, natürlich in der Welterweight Division, aber das könnte interessant werden. Aber den Kampf kriegt er ja so oder so, weil er der echte Champion in dieser Division ist, oder? Ja, also das ist richtig. Wenn er den Kampf will und darunter kommt, gewichtstechnisch. Aber ob das dann Sinn macht, als Champion in die Featherweight Division zurückzugehen, nachdem du zweimal verloren hast. Ich meine, ich weiß, es ist nicht seine Gewichtsklasse, aber zweimal verloren hat er trotzdem. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie von niemandem bemerkt worden wäre. Es sind halt unter Umständen die zwei größten Pay-per-Views ever. Das finde ich dann so ein bisschen grenzwertig. Nicht, dass ich mir das nicht angucken wollen würde, aber auch hier verliert dann so ein bisschen wieder diese Bedeutung eines Champions. Ein bisschen an Wert, aus meiner Sicht. Also auch da muss man wieder vorsichtig sein mit so Superfights und so. Was würdest du denn machen, wenn er den zweiten Kampf verliert? Soll er dann den Titel so oder so abgeben und dann nochmal ganz von unten starten? Oder? Ich hätte diesen zweiten Kampf. Ja? Klar, wenn ich Dana White wäre, ja, dann hätte ich gesagt, natürlich machen wir das so. Super Payday für mich. Richtig. Ja. Aber wenn du es jetzt als Sport siehst, würde ich klipp und klar sagen, entweder du verteidigst jetzt den Titel als nächstes, und in dem Fall wäre dann Edgar oder Holloway in der Verlosung gewesen, weil ja Aldo kurz davor den Titel verloren hat. Entweder du verteidigst den Titel oder du gibst ihn ab. Aber bevor du dein Rematch gegen Nate Diaz bekommst, musst du erstmal den Titel verteidigen. Es kann nicht sein, dass alle anderen jetzt hier deine Eskapaden aussitzen müssen, und dann geht's mit der Division weiter, denn die Division wird eindeutig gebremst durch Conor McGregor. So ein Max Holloway hängt halt völlig in den Seilen. Frankie Edgar hätte unter Umständen schon den Titel gewinnen können, wenn er jetzt nicht so lange hätte warten müssen. Also es ist halt einfach, es schadet eigentlich so ein bisschen den anderen Kämpfern, und das würde ich dann als unfair ansehen. Aber aus Sicht eines Promoters musst du natürlich das alles so machen, so wie es Dana White jetzt macht, den zweiten Diaz-Kampf direkt hinterher schieben. Aber ja, aber wenn es nur rein sportliche Gesichtspunkte wären, dann wäre dieser erste Kampf zwischen Conor McGregor und Nate Diaz auch gar nicht zustande gekommen, oder? Den hätte ich mir noch gefallen lassen, weil es halt eben so, dass er sagt, er möchte gegen Dos Anjos der erste UFC-Champion werden, der in zwei verschiedenen Gewichtsklassen den Titel gleichzeitig hält. Das lasse ich mir noch gefallen, so. Weißt du, diesen Aspekt. Okay, und das wirkte ja auch so ein bisschen mehr als, als Bonus-Pay-Per-View, kann man fast schon sagen. So, weißt du, im März und alles war klar, dass McGregor eigentlich bei UFC 200 dann so den richtig großen Kampf bestreiten wird und so. Und das war mehr oder weniger so wie so die Raw-Ausgabe vor WrestleMania. Die letzte Raw-Ausgabe vor WrestleMania, das sollte eigentlich dieser Dos Anjos-Kampf werden. Da sollte dann wirklich die McGregor-Bombe völlig durch die Decke gehen. Nicht, dass sie das davor nicht schon wäre, aber weißt du, so die zweite Stufe, die gezündet worden wäre dann nochmal. Mhm. Oder die wahrscheinlich fünfte dann mittlerweile eigentlich schon. Dann ist das alles so ein bisschen anders gekommen, weil sich halt eben Dos Anjos verloren hat und Diaz eingesprungen ist. Und wenn McGregor den Diaz-Kampf gewonnen hätte, dann würden wir über was ganz anderes jetzt sprechen. Da bin ich mir sicher. Da würde unter Umständen Edgar Champion sein, weil er McGregor bei UFC 200 besiegt hätte. Kann man, denke ich mal, Argumente für finden. Könnte auch sein, ja. Ja, also von daher, wenn McGregor jetzt das zweite Match gegen Diaz verliert, würde ich klipp und klar sagen, gut, das war's halt jetzt. Also du hast jetzt die Möglichkeit, den Titel abzugeben. Oder du kämpfst jetzt um den Titel und Punkt, fertig. So. Ja. Klipp und klar. Gut, dann sind wir schon bei der Lightweight Division. Auch da, interessant, gegen wen trifft Eddie Alvarez als nächstes? Und auch hier kann man sagen, so ein bisschen wird die Division vom Conor McGregor-Nate Diaz-Kampf ausgebremst. Es deutet vieles darauf hin, dass Khabib Nurmagomedov der nächste Gegner wird von Eddie Alvarez, denn es wurde ja gestern bekannt gegeben, übrigens auf MMAradio.de ganz zuerst habe ich diesen Fight schon bekannt gegeben, schon vor MMA, wie heißen die? Fighting und MMA Junkie, das muss man jetzt mal sagen. Also da habe ich wieder besser recherchiert und konnte den Kampf vorher ankündigen. Und das ist auch Standleitung zu Dana White, oder? Es scheint fast so, wa? Also, es musste mal ganz ehrlich sein. Also, ich bin da wirklich relativ fix. Ja, klar, absolut. Das ist, ich wundere mich da selber immer. Ich frage mich noch, warum. Wie kann das sein, dass du aus deiner Fahrerkabine das so schnell immer raus twittern kannst? Das ist ganz einfach. Du musst einfach ganz hartnäckig auf deine Gerüchte bestehen, dann werden die zur Wirklichkeit. Was? Das ist einfach so. Du machst das. Das ist eine self-fulfilling prophecy. Ja. Mhm. Ich verstehe es. Ja, also wir haben jetzt Dos Anjos und Ferguson weg. Die beiden kämpfen gegeneinander in Mexiko. Bleiben eigentlich nur noch drei Kämpfer übrig. Nurmagomedov, ja. Diaz, Barboza. Das sind für mich die einzigen drei, die als mögliche Gegner für Eddie Alvarez in Frage kommen. Auch hier würde am meisten Sinn Nurmagomedov machen, denke ich mal. Klar, logisch, ja. Wenn Nate Diaz gewinnt, würdest du ihm dann den Titelkampf geben gegen Alvarez, oder? Ja, also zumindest kann man dann argumentieren, dass er den Titelkampf bekommen könnte, ne? Auf der anderen Seite, wie ist der gerankt in seiner Division? Irgendwie 7 oder 8 oder was? Diaz ist mittlerweile auf 4. Auf 4? Ja. Und das trotz, dass er, ja, okay, doch, natürlich, er kämpft ja in dieser Division. Ja, ja, er kämpft in der Lightweight Division. Ja, also es wäre tatsächlich nicht der Kampf, der mir als erstes in den Kopf kommt, lass Nate Diaz danach um den Titel kämpfen. Auf der anderen Seite, der hat dann auch wieder so viel Hype um sich, ja, dann macht das, ne? Also wenn es da um Geld geht und also sportlich würde ich es auch Nurmagomedov geben, rein finanziell, ja klar, schickt Nate Diaz dahin. Also wenn macht den nächsten Pay-Per-View riesengroß. Wenn Nate Diaz gewinnt gegen Conor McGregor, dann könnte man für New York 205 Alvarez gegen Diaz als Main Event und McGregor gegen Jose Aldo als Co-Main Event machen, da könntest du natürlich auch nochmal richtig Kohle absahnen. Ja, warum nicht? Und dann, wenn Ronda noch zurückkommt? Dann lässt du die beiden noch sich irgendwo in der Kabine zufällig noch treffen oder so, wo sie sich böse Blicke austauschen können. Klar, ziehst das Ding riesengroß auf. Das funktioniert, es wäre natürlich noch geiler, wenn du die Kämpfe so ansetzen könntest, und McGregor hätte seinen Kampf gegen Nate Diaz zuvor gewonnen, da könnte man da dann sozusagen den dritten schon aufbauen. Also jetzt kommt wieder der Wrestling-Fan in mir durch. Nee, scheiß drauf. Aber ich sag mal so, ich würde hier Nurmagomedov diese Chance geben, aber ich verstehe, dass die UFC so ein bisschen zurückhaltend ist. Nurmagomedov hat in den letzten Jahren leider Gottes bewiesen, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Und das ist einfach auch ein gewisses Risiko, Eddie Alvarez jetzt diesen Kampf zu geben. Und dann verletzt sich der Nurmagomedov wieder. Deswegen könnte ich ganz gut damit leben, wenn die UFC sagt, nö, wir warten ab, wenn Diaz den Kampf gewinnt gegen McGregor, bekommt er den Titelkampf gegen Eddie Alvarez. Das sind ja jetzt auch nicht mehr so viele Wochen, also 2. Und wenn er den Kampf halt verliert, dann bekommt Nurmagomedov seinen Kampf. Jetzt ist natürlich die andere Frage, was machst du mit Nurmagomedov, wenn er gegen wenn Nate Diaz den Kampf bekommt gegen Eddie Alvarez, dann kann man den natürlich gegen Edson Barboza stellen. Ja, das, oder wir haben ja jetzt auch gesehen, das ist auch gar nicht so dramatisch, wenn jemand eine längere Wartepause hat, ne, bevor er um den Titel kämpfen darf. Ist natürlich die Frage, hat er genügend Geld verdient, dass er sich das erlauben kann? Aber im schlimmsten Fall lässt er den halt warten. Nurmagomedov, der kann aber auch. Ach, die haben ja schon mal gegeneinander. Nee, die haben noch nicht gegeneinander gekämpft. Edson Barboza und Nurmagomedov. Ja, das ist ja nicht unser Problem. Hat ja Nurmagomedov halt Pech gehabt. So. Ja. So macht er den aber beides auch mal mit seinen Entscheidungen. Ja, genau. Tyron Woodley, als nächstes haben wir ja schon gesagt, eigentlich gegen Stephen Thompson. Das Ding ist durch. Ja, okay. Michael Bisping gegen Dan Henderson. Also klar, das liegt auf der Hand. Ja, aber auch das, so richtig geil klingt das doch. Also natürlich macht das Spaß und auch mit der Vorgeschichte ist das natürlich alles interessant. Aber so richtig, es klingt doch nicht nach sportliche Gesichtspunkte, oder? Es klingt doch nicht nach, er hat sich das verdient. Ich habe mir Folgendes vorgenommen. Sobald die Karten in den Vorverkauf kommen für Manchester, werde ich versuchen, so ein Ticket zu erhaschen. Denn ich habe Bock drauf. Sag ich dir ganz ehrlich, Bisping in Manchester. Mittlerweile ist mir das scheißegal, gegen wen der da antritt. Bisping in Manchester, das ist eigentlich das Verkaufsargument für mich. Und ich werde versuchen, also ich gehe nicht davon aus, dass ich eine Karte für dieses Event ergattern kann. Aber ich habe halt gesehen, dass von Stuttgart aus Ryanair für ein Apple und ein Ei nach Manchester fliegt. Und die Chance werde ich mir nicht entgehen lassen. Sollte ich eine Karte kriegen, geht's für mich nach Manchester und dann ist mir der Gegner von Michael Bisping total Pupse. Obwohl ich ihn gerne gegen Chris Weidman dann natürlich sehen wollen würde, weil ich so ein großer Chris Weidman-Freund bin und ich würde es natürlich abfeiern, wenn ich einmal Chris Weidman bei einem Pay-Per-View den Titel gewinnen sehe. Davon gehe ich nämlich aus, wenn der gegen Bisping antreten würde. Sei es drum, die Division ist abgehandelt. Light Heavyweight Division, auch interessant. John Jones ist erstmal auf Eis gelegt sozusagen. Übrigens hier exklusive Information bei MMA MMA Radio. Es wird gemunkelt, dass man, also die Seite von John Jones und USADA und UFC sich darauf geeinigt haben sollen, dass John Jones für ein Jahr gesperrt wird. Das ist, kann man sich schon vorstellen, eher eine Ausnahme, die dann da John Jones zugutekommen würde mal wieder. Denn eigentlich ist es vorgesehen, in seinem Fall für 2 Jahre gesperrt zu sein. Und zum anderen, ja, selbst wenn er vorweisen könnte, dass er irgendwie durch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel da sich was eingefangen hat, dann wäre es eigentlich nur ein halbes Jahr. Und wenn man jetzt also so eine Sperre aussprechen würde von einem Jahr, dann wüsste man eigentlich automatisch, dass das so ein Gentleman's Agreement ist, das da getroffen worden ist. Ob das da jetzt dazu kommt, das kann ich natürlich nicht sagen, aber es wird so in diversen Kreisen so eben schon kolportiert, dass das wohl die Lösung ist, die man jetzt gefunden haben will. Muss man dazu ja, aber das würde doch bedeuten, dass er irgendwie eine Zeugung oder irgendwie so etwas gemacht hat, oder? Da muss er doch irgendwie Informationen preisgegeben haben, wie und warum. Und, das kann ja alles gut sein. Also vielleicht ist sein Fall gewissermaßen eindeutig, aber nicht zu 100% eindeutig oder so. Und die USADA sagt, okay, weil die UFC wiederum dann auch nochmal sagt, ja Jungs, ihr könnt jetzt hier nicht jemanden für 2 Jahre sperren, wenn es nicht hundertprozentig geklärt ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben gesehen bei Brock Lesnar, diese USADA-Geschichte ist im Endeffekt schon ein Stück weit dehnbar. Ja, man hat ja gedacht, das ist eine feste Instanz seitens der UFC, was die sagen gilt. Jetzt hat man halt schon gesehen, okay, bei Brock Lesnar gab es halt diese Ausnahme, dass man diese 4 Monate nicht einhalten muss vor seinem Comeback und so. Also das heißt, es gibt wohl Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und mal ganz ehrlich, wenn es einen Kämpfer gibt, bei dem du an der Stellschraube drehen möchtest, dann ist es John Jones, weil der für die UFC in der aktuellen Zeit, denke ich mal, ganz wichtig sein könnte, auch ja nach einer einjährigen Pause. Dennoch. Also wenn der 2 Jahre weg ist, dann ist er insgesamt, also mal abgesehen von diesem OSP-Kampf, dann über 3 Jahre nicht mehr da gewesen. Ne? Ja. Und auch der OSP-Kampf, das war ja nicht das, was wir von John Jones sehen wollen. Und klar, also ich verstehe, dass die UFC den so schnell wie möglich zurückhaben will. Das Schlimme bei Jones ist ja nicht, dass er 2 Jahre nicht kämpfen kann, sondern das Schlimme ist ja eigentlich, was er in den 2 Jahren noch alles machen kann. Also das ist ja eigentlich das Problem. Also du musst ja damit rechnen, dass der noch, weiß ich nicht, 8 Schwangere überfährt und sowas. Also das ist ja wirklich bei John Jones 2 Jahre nichts tun, das bedeutet eigentlich instant Ärger. Ja. Dennoch. Schlimme für sein Umfeld, ne? Das stimmt. Daniel Cormier braucht einen Gegner. Und er selber hat gesagt, er kämpft als nächstes gegen Rumble Johnson oder Glover Teixeira. Sonst ist er da auch nicht viel zu holen, wa? Nee, danach wird's ja schon relativ eng. Gustafsson, der kämpft doch in Hamburg, ne? Genau. Wenn ich richtig im Kopf habe. Und danach käme ja schon Ryan Bader oder OSP. Ryan Bader kämpft auch in Hamburg, beide nicht mit Kämpfen, die jetzt einen Titelkampf dann zur Folge hätten, glaube ich. Nee. Ja, würdest du dann, was denkst du dann, also Rumble besiegt Glover oder andersrum? Ich glaube, Rumble Johnson gewinnt. Dann hätten wir DC gegen Johnson 2. Heavyweight Division, genau. Auch hier, wenn man sich überlegt, ach nein, Quatsch, da steht doch der Titelkampf schon fest, ich Depp, gegen Alistair Overeem, ja. Natürlich Stipe gegen Alistair in Cleveland, da verliert Stipe Miocic den Titel. Women's Strawweight Division. Und dann gibt es dann Overeem gegen Cain Velasquez in Amsterdam und da fahren wir hin. Ja, das weiß ich noch nicht, ob es das gibt, aber es wäre natürlich schön. Es wäre natürlich schön. Auch aus anderen Gründen kann man nach Amsterdam fahren. Aber gut, da bin ich unter Umständen. Mal gucken, ob das Geld dann noch reicht. Manchester ist ja auch nicht so billig da bei den Engländern. Ob ich überhaupt wieder da rauskomme, weiß ich nicht. Strawweight Division der Damen. Johanna Jędrzejczyk ist natürlich Titelträgerin. Und alles deutet darauf hin. Und jetzt pass auf. Letzte Woche habe ich gesagt, sie heißt Kowalczewicz. Sie heißt aber gar nicht Kowalczewicz. Sie heißt Kowalczewicz. So ist es richtig. Kowalczewicz trifft also auf Jędrzejczyk oder nicht, ist die Frage. Ich habe schon festgelegt, aber wer soll denn sonst jetzt als nächstes auf Jędrzejczyk treffen? Ja, ist doch geil, oder? Und dann macht das ruhig in Polen oder in, was hieß es, in Chicago gäbe es ja auch irgendwie große polnische Community. In New York haben die beiden Mädels gesagt. Die wollen in New York kämpfen. Ja, aber es gibt ja gar keine andere Gegnerin. Also gegen wen soll sie denn sonst antreten, Jędrzejczyk? Gegen Gadea hat sie 2-mal gewonnen, gegen Carla Esparza hat sie gewonnen, Rose Namajunas hat verloren, Tisha Torres hat zuletzt verloren, Jessica Andrade ist erst in die Strawweight Division gegangen, Joanne Calderwood, okay, könnte man sich noch vorstellen, aber die hat jetzt auch bald einen Kampf gegen, wen war das denn eigentlich nochmal? War das gegen Andrade sogar? Warte mal, das müssen wir hier mal kurz recherchieren. Natürlich, gegen Jessica Andrasch bei UFC 203. Und dann bist du halt schon wieder bei Valérie Letourneau und Marina Moroz, die jetzt am Wochenende kämpft. Ja, nee, das muss Kovacevic sein als nächstes. Oder du machst es gegen Paige Resident und die muss in ihrem Promi tanzen. In dem Dance-Off, genau. Ja, nee, da fick ich drauf. Sag mal, was war das jetzt gerade? Kommt Paige Resident hier zur Sprache, dann wäre ich ganz wuschig und so, da fick ich drauf. Das gibt's ja gar nicht. Das heißt, also, ekelig. Amanda Nunes, auch hier wieder. Amanda Nunes wurde gerade sehr, sehr schnell Bantamweight Champion. Und man wundert sich so ein bisschen, dass die UFC diese ganze Division auch schon erneut von Ronda Rousey ausbremsen lässt. Das heißt, ja, wenn Rousey zurückkommt, dann kriegt sie den Kampf gegen Nunes. Ich sag, wie lange wollt denn ihr da warten? Es liegt doch auf der Hand, was man jetzt als nächstes machen muss. Shevchenko gegen Nunes. Alles andere macht da gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Oder Peña gegen, halt, Moment mal, Peña ist natürlich auch noch mit in der Verlosung. Peña, das würde ich nämlich machen. Peña gegen Nunes oder Shevchenko gegen Nunes, aber ich würde dafür Peña gegen Nunes stimmen. Und Ronda Rousey, wenn die halt nicht aus dem Quark kommt und sagt, ich komme dann und dann zurück, dann hat sie halt Pech gehabt. Du kannst ja jetzt nicht schon wieder hier die ganze Division auf Eis legen und der Champion oder der neuen Dame an der Spitze damit drohen, dass wenn sie jetzt vorzeitig einen Kampf annimmt, dass man dann ein bisschen beleidigt ist, so wie bei Holly Holm und so. Also, das finde ich, das geht mir auf den Sack. Ja, auch da, ich finde, ich glaube, da habt ihr auch schon darüber gesprochen, diese vielen Titelwechsel in dieser Division machen die Division eher langweilig, habe ich das Gefühl. Ich habe so unter den Top 10 könnte meiner Meinung nach auch jeder als nächstes gegen die kämpfen und das wäre okay für mich. Ich würde bei jedem Kampf würde ich zugucken wollen. Das ist jetzt, natürlich sportlich, hast du recht, da gibt es nicht so viele Lösungen, wer da sinnvoll ist, aber egal, wen du aus der Top 10 gegen die Nunes stellst, ist mir egal. Ich guck das auf jeden Fall. Das Ding ist, ich finde noch nicht mehr so sehr, dass es die Division langweilig macht, sondern dass im ersten Moment du so viele eher unbekannte Contender hast, dass die Kämpfe gegeneinander dann gar nicht so groß erscheinen. Aber eigentlich hast du bis Platz 8, vielleicht sogar bis Platz 9 oder 10, ist Platz 8 zweimal vergeben, weiß ich gerade, sei es drum. Also die ersten 10 sind eigentlich alles Kämpferinnen, denen ich eine Chance gegen Nunes einräumen würde. Und das wiederum macht ja die Division eigentlich wiederum interessant. Also selbst eine Jessica Eye gegen Amanda Nunes würde ich nicht als Squash-Match oder sowas ansehen. Das macht ja wiederum interessant. Das ist auch das, was ich meine. Ich wollte nicht sagen, dass sie langweilig zum Zugucken ist, sondern eher von der Entscheidungsfindung. Das ist fast egal, wer da als nächstes aufeinander trifft. So wirkt das auf mich. Ja, also ich finde auch, die sollten jetzt hier wieder aus dem Arsch kommen und es stehen ja einige Pay-per-Views an und ich verstehe nicht, warum sie da in drei Divisions eigentlich sich so ausbremsen lassen von Kämpfern, die momentan gar nicht in dieser Division aktiv sind. Also, wie gesagt, Lightweight, Featherweight, McGregor und Diaz und in der Bantamweight Division ist es Ronda Rousey, die da das Zündlein an der Waage ist. Ich finde, das ist schlecht gelöst seitens der UFC. Ja, siehst du denn nicht auch so, oder siehst du das denn nicht auch so, dass es nur damit zusammenhängt, weil man diese Money Fights zusammenschustern will? Wenn es wirklich nur nach sportlichen Gesichtspunkten gehen würde, oder halbwegs sportlichen Gesichtspunkten, das ist ja. Nö, also man kann schon sagen, wenn die aktuell beste Kämpferin jetzt als nächstes einen Titelkampf bekommen müsste, so wie es in der richtigen Sportart halt eben ist, die Besten kämpfen gegeneinander. Wobei man im Boxen da auch sagen kann, es ist nicht immer so, ja. Aber in dem Fall gäbe es ja zwei Kämpferinnen, die berechtigterweise Ansprüche stellen können, gegen Nunes als nächstes kämpfen zu wollen. Also das kann man schon so sagen. Also das ist, und wie du sagst, es liegt halt daran, dass die UFC eher die Dollarzeichen sieht und hofft, dass Rousey zurückkehrt. Und dann rechnen sie, glaube ich, Rousey bessere Chancen ein gegen eine Nunes, als wie zum Beispiel gegen eine Shevchenko. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Für die UFC ist es, wäre es natürlich hervorragend, wenn Ronda Rousey jetzt ihren Kampf gegen Nunes bestreiten würde, den gewinnt und dann noch 2-3 Mal den Titel verteidigen kann. Schlimmer wäre es, wenn Rousey zurückkommt, verliert, egal gegen wen, Nunes oder Shevchenko oder gegen Holly Holm, und dann ist nämlich das Ding durch, weil ein drittes Mal wird Ronda Rousey das nicht mit sich machen lassen und wird nach ihrer zweiten Niederlage, denke ich mal, die Handschuhe endgültig an den Nagel hängen, wenn sie überhaupt zurückkommt, und das bezweifle ich immer noch so ein bisschen. Also ich würde jetzt aktuell sagen, 60%, dass sie nicht zurückkommt. Ja, das sehe ich auch so. Die habe gefühlt macht das auf mich immer so immer mehr den Eindruck, als ob da nichts mehr passieren wird. Aber ich hoffe doch sehr, dass ihr uns da Lügen straft. Ja, schön wär's, weil ja, es ist halt so schon eine besondere Kämpferin gewesen in den letzten Jahren und es wäre halt einfach schön, wenn man sehen könnte, dass sie sich da nochmal von den Toten sozusagen erhebt und einen zweiten Anlauf startet. Gut, dann haben wir dieses interessante Spiel, wer trifft auf wen, durchgetickert. 2-0-1, gab es da noch was Besonderes? Kovacevic, ich krieg das nicht hin, war natürlich hervorragend gegen Rose Namajunas, gar keine Frage. Jake Ellenberger mit dem Überraschungssieg gegen Matt Brown, fast noch sich selber ausgeboxt und schon, der hat ja fast keine Kraft mehr gehabt nach einer Minute 30, der Jake Ellenberger. Ja. Da fällt der Matt Brown da in den Fuß rein, muss man fast schon sagen. Ja, ansonsten. Aber das war doch schöner kurzer Kampf. Die Card war insgesamt aus meiner Sicht wirklich eine unterhaltsame Card. Also es war jetzt nicht so, dass ich da direkt Langeweile hatte. Aber es war ja, halt jetzt auch nicht Main Card, die beiden ersten Kämpfe auf der Main Card, die haben es erstmal schon ein bisschen schwierig gemacht, hatte ja, ich das Gefühl. Die waren dann jetzt nicht, ja. Genau, und dann mit Jake Ellenberger, Matt Brown, damit hat das Ganze dann so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Ab da ging es dann richtig runter, stimmt schon. Aber auch davor die Kämpfe, die waren eigentlich alle gut und waren auch so, sag ich mal, so perspektivmäßig gesehen auch wichtig, dass zum Beispiel so ein Wilson Hayes den Kampf gewinnt gegen Sandoval. Anthony Hamilton besiegt Grabowski, kann auch nochmal interessant werden für die Heavyweight Division. Krylov war, glaube ich, wichtig, oder Krylov, dass er Ed Herman besiegt, weil diese Light Heavyweight Division dringend neue Gesichter braucht, die Ansprüche stellen. Jorge Masvidal, gut, das ist, tut mir leid, aber ich kann mit Jorge Masvidal und mit Ross Pearson nicht viel anfangen. Ich bin kein Riesenfan von den beiden. Ich bin von dem alten Ross Pearson ein Fan, da komme ich wieder zu sprechen auf mein Pay-Per-View-Glücksrad, denn da hat Ross Pearson einen Kampf bestritten in Manchester bei UFC 105, wenn der so kämpfen würde wieder, dann wäre ich auch wieder ein Ross Pearson-Fan. Übrigens, eins muss ich auch noch sagen, Damian Brown, das war der den ersten Kampf bei den Early Prelims für sich entscheiden konnte, das ist, glaube ich, ja, der unsympathischste Kämpfer, den ich je gesehen habe. Ich habe mir in zwei Interviews angehört. Nee, der ist mir überhaupt nicht sympathisch, aber es liegt bestimmt an mir. Das ist ja also. Aber der Kampf war auch geil, ne? Ja, absolut, ja. Hinten dran an der Maincard haben sie den Kampf wiederholt. Der das perfekte fand ich, Opener. Ja, ja, ja. Nee, der war auch zurecht oder wurde dann auch zurecht wiederholt. Habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich habe dann ausgemacht, nachdem da alles gesagt wurde, sage ich jetzt mal so. Ja, ja, also ansonsten glaube ich, war 201 einfach dieses Ereignis rund um Tyron Woodley wird mit diesem Pay-Per-View in Verbindung gebracht werden in Zukunft, denke ich mal. Ja, dann steht ja jetzt am Wochenende, wir haben es schon angekündigt, der Wahnsinns-Super-Mega-Event an, und zwar die Fight Night in Salt Lake City. Yair Rodriguez gegen Alex Caceres. Prinzipiell großartiger Kampf, nur wir wollen jetzt gar nicht über die Card haten. Lass uns kurz noch über diese Geschichte sprechen, denn zu diesem Event werde ich keine Countdown-Show am Samstag machen. Es ist mir einfach zu wenig Futter, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht mache ich ein Instant-Reaction-Video am Sonntag danach. Das hat so ein bisschen dann damit zu tun, wie gut diese Card ist und ob sie Gesprächsstoff abwirft oder nicht. Aber prinzipiell ist da auch nichts geplant. Deswegen besprechen wir beide das so kurz. Also wir müssen ja jetzt hier nicht jeden Kampf auseinander dividieren. Aber Yair Rodriguez gegen Alex Caceres ist natürlich schon interessant, weil es auch wichtig sein könnte für die Featherweight Division. Frage ich einfach mal direkt, was glaubst du, wer diesen Kampf für sich entscheiden kann? Der Rodriguez, glaube ich. Hat er dich auch so beeindruckt in seinen ersten UFC-Performances? Ja, volle Kanne. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also es sind ja beides sehr flashy Kämpfer, ne? Also was die an Aktionen und Manövern auspacken, das ist ja zum Zugucken natürlich einfach nur Gold. Ja. Aber irgendwie hatte ich das beim Caceres, Bruce Leroy, ne? Ja. Bei dem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen mehr Show dahinter, aber das ist jetzt natürlich auch als Zuschauer nur gesagt, es wird er mir wahrscheinlich auch so nicht bestätigen werden. Aber ja, ich glaube, dass der Rodriguez das Ding holen wird. Bei Yair Rodriguez habe ich immer das Gefühl, dass er eigentlich gerne Profifußballer werden wollen würde. Denn in seinen Kämpfen, diese ganzen flashy Kicks, von denen du gerade gesprochen hast, das sind eigentlich alles so typische Fußballmanöver, habe ich immer das Gefühl. Die kenne ich auch aus dem Fußball heraus. So ein Fallrückzieher oder mal so mit der Hacke und dann diesen Switchkick, den er ja gegen Andre Philly gezeigt hat. Auch das kennt man vom Fußball. Wenn man so die Pille ganz weit wegkloppen will, die Volley nehmen möchte, ist das, wenn man mit dem Ball umgehen kann, so wie ich es natürlich könnte, dann kann man so einen Schuss auch mal probieren. Sei es drum. Also für mich ist das ein interessanter Kampf, aber ein gefährlicher Kampf für Yair Rodriguez. Denn neben seinem ganzen flashy Style kassiert er dann auch dann und wann auch mal den anderen Treffer. Deswegen, ich hoffe, dass er sich da weiter entwickelt hat, verbessert hat. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, trainiert er ja bei Jackson Winklejohn. Und das wiederum muss einen ja fast schon nervös machen in der aktuellen Phase. Jetzt muss ich das nochmal kurz recherchieren, ob das stimmt, was ich da sage. Dass der... das müssen wir jetzt ganz kurz noch klären, denn das ist sehr, sehr wichtig, ob Yair Rodriguez, alle wissen es natürlich schon, Fight Night, das ist glaube ich die 92. Da muss ich jetzt hier mal bei Jurel reingucken. So, oh. Sherdog, da haben wir sie doch. Sherdog, die sagen dir nämlich, wo der Kämpfer auch dann das Trainingsbein schwingt. Jawohl, Jackson Winklejohn, das stimmt. Also von daher, der Gym von Winklejohn und Jackson, die haben momentan eher ein bisschen Kacke an der Hacken. Von daher, ich würde mich freuen, wenn Rodriguez das Ding gewinnt, weil es ein weiterer Contender in dieser Featherweight Division ist, aber das ist ein enges Ding. Also Geld würde ich auf beide nicht setzen wollen, aber wenn ich mich festlegen muss, würde ich zu Rodriguez tendieren, glaube ich. Ja. Dennis Bermudez gegen Honey Jason. Honey Jason kommt nach einer längeren Dopingsperre zurück. Dennis Bermudez hat so ein bisschen diese ewige Winning-Streak ja gehabt. Und dann hat er jetzt so einen kleinen Rückschlag erlitten gegen Jeremy Stevens und Ricardo Lamas. Zuletzt Kawajiri besiegt. Allerdings auch nicht mehr ganz so beeindruckend aus meiner Sicht wie zu Zeiten seiner Winning-Streak. Nichtsdestotrotz, da gebe ich meine Antwort schon mal, glaube ich, dass er Honey Jason besiegen kann, denn hier muss man natürlich wieder diesen Faktor USADA mit einbeziehen. Honey Jason wird also des Dopings überführt. Man kann also von seinen alten Performances irgendwie 20% abziehen und dann hat man seinen aktuellen Leistungsstand. Ich bin jetzt einfach mal so gemein und drück das so aus. Also von daher würde ich hier auf Dennis Bermudez tippen. Ja, aber auch, rein interessenshalber ist dieser Co-Main-Event doch schon eher wieder juckt mich jetzt tatsächlich nicht so dramatisch. Oder ist da irgendwas, was auf die Zukunft blicken lässt in dem Kampf? Naja, Bermudez könnte nochmal versuchen anzugreifen. Ja, er hat natürlich immer das Problem, dass wenn er kurz davor steht, ganz oben eine Rolle zu spielen, dann verliert er seine Kämpfe. Ja, aber sowohl Honey Jason als auch Dennis Bermudez galten immer mal wieder so als mögliche Herausforderer-Kandidaten für die Zukunft, was jetzt die Division angeht, also die Featherweight Division. Da muss man wirklich ein Fragezeichen dahinter machen, ob die das Zeug dazu haben. Bermudez sieht man halt gerne, Honey Jason hat auch eine gewisse Unterhaltsamkeit oder hat unterhaltsame Kämpfe schon gezeigt. Von daher, ja, die Relevanz des Kampfes kann man jetzt in Abrede stellen, aber es ist sollte zumindestens ein unterhaltsamer Kampf werden, so muss man sagen. Ja, das hoffe ich doch mal. Ich würde da auch auf Bermudez tippen. Telles Latis kommt zurück gegen Chris Camozzi. Auch die beiden sind bekannt. Das ist jetzt so ein Kampf, der würde mich jetzt persönlich nur aufhalten, wenn wir da lange drüber reden. Also, gebe ihm Fick drauf. Telles Latis, ja. Ach, was ist scheiß drauf. Zach Cummings gegen Santiago Ponzinibbio. Hier kann man vielleicht sagen, dass Santiago Ponzinibbio, das ist ein sehr, sehr guter Kämpfer. Also den sollte man sich angucken, ja, wenn man das einfach mal so verkürzt mitteilen kann. Der hat zwar gegen Lawrence Larkin verloren und gegen Ryan LaFlair, aber hat wirklich sehr, sehr gute Leistungen gegen Andreas Stahl und Court McGee gezeigt. Sean Strickland besiegt, der bis zu dem Zeitpunkt unbesiegt war. Also der gute Ponzinibbio, der ist schon wirklich gut. Das ist ein Kampf, den sollte man sich angucken, der unter Umständen auch Auswirkungen haben könnte auf die Zukunft. Sollte Ponzinibbio gewinnen in der Welterweight Division. Zach Cummins ist ein guter, aber keiner, der in der Welterweight Division jemals um den Titel kämpfen wird. Da lege ich mich jetzt schon fest, Peter. Also du möchtest mir widersprechen. Möchtest du mich vom Gegenteil überzeugen? Nein, möchte ich nicht. Ich bin da auch auf deiner Seite. Ich sehe das genauso. Warte mal, hier was. Media Alert. This call most likely start 30 to 45 minutes later. Was ist denn hier Media Alert? Was ist jetzt schon wieder los? Ach, das ist UFC 202 Conference Call. Oh, da müssen wir uns natürlich beeilen. Das muss man sich natürlich anhören. Gut, dann lass uns ganz kurz noch weiter gucken. Wenn du irgendwas zu einem Kampf ausführlich sagen möchtest, kannst du das gerne tun. Aber Trevor Smith gegen Joseph Gigliotti, ja, also machst du vielleicht selber einen Podcast drüber, wenn du über den Kampf sprechen möchtest. Marina Moroz gegen Daniela Taylor, ja, ist auch dabei. Court McGee ist endlich zurück von der ISIS und kämpft gegen Dominic Steele. Dominic Steele ist interessanter Kampf, Kämpfer. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat man den nicht bei Looking for a Fight gefunden oder verwechsle ich den jetzt gerade? Ich glaube, den verwechsle ich. Ich muss dir ehrlich gestehen, die sagen mir da gar nichts mehr. Ich habe gesehen, Cub Swanson kommt noch und danach war es das auch schon. Ja, Court McGee kennt man vielleicht noch, der hat jetzt eine längere Pause gehabt, aber den kennt man vielleicht noch von Ultimate Fighter. Viktor Peschta kennst du natürlich noch, weil der in Berlin verloren hat gegen Ruslan Magomedov. War doch der, ja, Ruslan, stimmt, Magomedov, genau. Der hat sich danach übrigens relativ gut weiterentwickelt, Viktor Peschta. Ich dachte nämlich auch zuerst, den werden wir nicht mehr sehen in der UFC nach seiner Magomedov-Niederlage. Und hat dann eigentlich einen okayen Kampf, also keinen guten, aber einen okayen Kampf gegen diesen Konstantin Erokin da gezeigt, auf der Gustafsson-Johnson-Card. Und im Derek Lewis Kampf fand ich, sah er auch nicht ganz so schlecht aus und hat Derek Lewis bis in die dritte Runde geschliffen, muss man sagen. Es ist eher so der Kandidat, der so einen Kampf ausgrindet und es ist wird kein schöner Kampf werden, glaube ich, außer dieser Tai Bura oder wie der Vogel heißt, wird den ausnocken. Das kann ich nicht einschätzen, kenne ich nicht. David Taymor gegen Jason Novelli. Naja. Jetzt hier, das ist wichtig, pass auf. Teruto Ishihara, der Gegner ist völlig Latte, aber Teruto Ishihara ist der geilste Kämpfer der Welt. Kann ich dir jetzt schon sagen? Der Typ ist so geil, das gibt's gar nicht. Der ist endlich einer. Ja, das muss man auch unbedingt jetzt machen, dass man direkt auf YouTube geht und dort den UFC-Kanal ansteuert, denn da gibt's so eine Serie jetzt im Vorfeld zu Salt Lake City, da begleitet man Cub Swanson durch Japan und Teruto Ishihara ist an der Seite von Cub Swanson auch unterwegs und ist einfach die coolste Socke ever. Ich dachte zuerst, dass der Typ einen totalen Dachschaden, aber ich dachte halt, der ist irgendwie, ich erinnere mich halt an seinen ersten Kampf und hat danach so ein Interview gegeben und hat immer gesagt, hey, sehe ich noch gut aus, finden die Ladies mich noch hübsch und so. Ja, erinnerst du dich? So, und das ist aber, so ist das immer mit dem. Da haben die Autogrammkarten gekriegt da bei dieser Folge und da fängt er so an, so, oh, ja, da sehe ich echt gut aus, oder? Da finden die Ladies bestimmt gut. Dann tanzt er da so Techno, großartig, wie er zu Techno tanzt. Dann sagen alle, ja, Mensch, du bist ja Kämpfer, das ist doch voll geil und wie kommt denn das dazu? Ja, ich will einfach nur ficken. Also und ich weiß halt, ich krieg Tussis, wenn ich mich prügel. Eigentlich finde ich es total scheiße hier, aber wenn ich mich prügel, kriege ich Weiber und deswegen mache ich das. Dieser Typ, wenn der gewinnt, ich sag dir eins, es wird ein Megastar. Das ist, der Typ ist das Geilste, was es gibt seit Conor McGregor. Also, er hat leider nicht die Qualität eines Conor McGregors, das ist das Problem. Aber ich wünsche mir sehnlichst, dass dieser Mensch die nächsten 10 Kämpfe gewinnt und dann Featherweight-Champion wird. Das wird ein Fest. Aber und dann mit dem Gürtel in Puff, zack. Ja, guckt euch diese drei Videos an von dem UFC-Kanal, von dem ich gerade gesprochen habe, auf YouTube, genau. Cub Swanson gegen Tatsuya Kawachiri, auch nochmal ein interessanter Kampf, weil Cub Swanson definitiv weiterhin für mich ein Contender ist in dieser Featherweight Division. Ja, ist ja, glaube ich, auch auf 4 gerankt oder so. Und der ist so völlig aus dem Blickfeld geraten, obwohl der eine Zeit lang auch als möglicher Herausforderer gehandelt wurde, hat natürlich dann gegen Edgar und gegen Holloway verloren. Aber man muss das natürlich auch in Relation setzen. Ich meine, Edgar und Holloway, also es gibt nicht viele bessere Gegner, die du vor die Fäuste bekommen kannst. Nope. Ich bin gespannt, wie er zurückkommt gegen wer ist denn unser deutscher Kämpfer hier? Dennis Siever, gegen den Dennis Siever-Bezwinger, wollte ich sagen. Kawajiri. Ja, ist eigentlich ein Wunder, dass Kawajiri noch nicht positiv auf irgendwelche Substanzen getestet worden ist, muss man sagen. Den Körperbau, ne? Ja, das ist merkwürdig. Ich sehe gerade bei Cub Swanson, hat mir gerade mal den Rekord aufgerufen. Ich sag dir mal, gegen wen der verloren hat. Also er hat seinen ersten Kampf verloren gegen Shannon Guguerti. Das ist jetzt nicht so beeindruckend. Aber jetzt pass mal auf. Er hat ja gegen, und auch gegen Jens Pulver hat er auch verloren, aber ist auch scheißegal jetzt mal. Der hat gegen Jose Aldo verloren, Chad Mendes, Ricardo Lamas, Frankie Edgar und Max Holloway. Also, da kann man natürlich daraus ableiten, dass so ein Cub Swanson vielleicht einfach nicht das Zeug dazu hat, ganz oben mitzumischen, weil es sind halt wirklich die Kämpfer, die du besiegen musst, um ganz oben mitzumischen. Gegen die verliert er. Klingt schwer nach Gatekeeper, ne? Ja, wäre fast ein bisschen schade, aber so ist es dann unter Umständen. Gut, ja. Peter. Ja, also viel mehr hätte ich, glaube ich, bei der YouTube-Sendung auch nicht gesagt zu dieser Card. Wie gesagt, es sind ein paar interessante Kämpfe dabei, auch ein paar Kämpfe, die versprechen, unterhaltsam zu werden. Aber es ist mit Sicherheit jetzt nicht die geilste Card ever. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwelche interessanten Ankündigungen gibt. Ansonsten, ich hab noch ein kleines Thema vielleicht. Na, hau mal raus, ja. Du bist ja nicht der größte Fan von dem Reebok Fight Kit. Das wurde jetzt ein bisschen aufgedröselt, ein bisschen mehr Farbe reingebracht und jede Nationalität hat ihre eigene Couleur bekommen. Na, nicht ganz. Nicht jede Nationalität, sondern eigentlich nur Brasilien. Und dann können die Amis jetzt noch zwischen ganz blau, ganz schwarz und weiß-rot entscheiden. Also es hält, oder die Mexikaner zwischen so einem Kackgrün und, also ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber jetzt mir ging es eigentlich nur darum, juckt dich das in irgendeiner Form oder ist dir das immer noch total scheiße? Pass mal auf, mittlerweile habe ich die absolute Theorie entwickelt, was hier abgeht mit diesem scheiß Reebok-Dreck. Das ist alles, jetzt pass mal auf, jetzt drösel ich hier, jetzt hast du Pech, jetzt packe ich aus. Ich bin gespannt. Ja, ich drücke auf Record. Das ist alles ein abgemachtes Spiel gewesen. Denn du kannst mir nicht sagen, dass diese Fertitta Brothers vor einem Jahr, als sie diesen Deal klargemacht haben mit Reebok, nicht wussten, dass sie die UFC verkaufen wollen. Und aus meiner Sicht ist das alles dafür da gewesen, um zum einen dann so ein bisschen noch vorzuweisen, hier, schau mal, was wir an Kohle reingekriegt haben und so. Und da spielt der Reebok-Deal eine Rolle. Der hat auch nochmal Kohle für die Fertittas an sich abgeworfen und deswegen hat man diesen Deal abgeschlossen. Dieses ganze Gelaber mit, dass irgendwelche Kämpfer davon profitieren werden und der Sport dadurch professioneller wird und so, das ist Bullshit. Das haben wir schon damals gewusst, ja. Nur damals haben wir einmal nicht so richtig verstanden, was die damit gemeint haben, wenn sie gesagt haben, ja, das werdet ihr schon sehen, das wird sich alles ausbezahlen, habt mal Geduld, am Ende werden dann überhaupt keine Beschwerden bei uns mehr eingehen. Da hat man immer so gedacht, wissen die vielleicht irgendwas, was wir noch nicht wissen? Das war ja dann die Vermutung. Kommen dann noch mehrere Sponsoren dazu und so? Scheißdreck. Die haben von Anfang an darauf spekuliert, die verkaufen ihre Bude, müssen halt eine gute Bilanz vorweisen, beziehungsweise müssen halt zeigen, was da so alles an Kohle reingekommen ist in den letzten Monaten und was das für ein lukratives Geschäft ist und was da eigentlich noch möglich wäre und so. Und das ist alles ein stark berechnendes Spiel gewesen, der Fertittas und auch Dana White, die sich da auf Kosten der Kämpfer bereichert haben und zwar extrem bereichert haben. Dieser Reebok-Deal ist eine absolute Farce. Also nicht nur für die Kämpfer, sondern auch, finde ich, für Reebok, weil was die da präsentieren, das ist unfassbar. Also selbst der letzte fucking Praktikant könnte bessere Fight-Kits entwerfen als den Scheiß, den die da ständig anhaben. Also ich finde es wirklich, ich finde es erbärmlich. Ich finde es wirklich erbärmlich, wie du dich im Jahre 2016 noch mit solchen Klamotten auf die Bühne trauen kannst. Und das, da steht riesengroß der Name drauf von der Firma. Weißt du, das muss man sich mal vorstellen, das ist doch peinlich. Also das kann doch niemanden geben, der sich denkt, Mensch, das sieht agil aus, das sieht toll aus, damit schicken wir diese Kämpfer auf die Bühne. Das sieht alles so scheiße aus, so schäbig. Das sieht wirklich aus wie so früher aus dem Quelle-Katalog, da fehlt statt Reebok nur so dieses wie hieß das damals? Arizona, genau, Arizona hieß diese Eigenmarke von Quelle damals. Das fehlt da noch als Logo. Also für mich ist das qualitativ sowohl für die UFC als auch für Reebok eine absolute Farce und das ist, mich kotzt das mittlerweile mehr an, als ich dachte, dass es mich ankotzen wird, weil es nimmt so viel Personalität oder Personality, man nennt es Charakter von den Kämpfern, dass sie da alle in dieselbe Form gepresst werden und immer wieder, wenn ich alte Events sehe, stelle ich fest, dass ich diese individuellen Kampfbekleidungen sehr, sehr vermisse. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ist, aber es ist so. Mhm. Ey, okay. I'm not surprised, motherfucker. Also ich sehe die Klamotten ja gar nicht mal so kritisch. Ich finde das von der Idee her, dass das, ich sag mal, dass sie alle einen ähnlichen Schnitt bekommen, dass das alles so ein bisschen mehr wie ein Jersey, wie eine Uniform aussieht, das finde ich ja von der Idee her gar nicht mal verkehrt. Aber also wo du natürlich absolut recht hast, ist, du wirst halt da gestreamlined. Ne? Die, was du an Individualität vorher mit deinen T-Shirts hättest ausdrücken können, das wird halt komplett weggenommen. Ich kann auf der anderen Seite, ich find jetzt zum Beispiel sehr gut, dass es dann zum Beispiel nicht mehr diese, wer war das, der Typ, der da im String angetreten ist, so etwas, das wird halt nie wieder passieren. Ich meine, das wird auch so wahrscheinlich keine Sau machen, klar. Nee, das ist gar keine Frage. So ein Scheiß will ich auch nicht sehen. Ist ja klar. Ja, aber wie soll ich sagen? Also ich sehe das Ganze gar nicht so dramatisch. Ich habe auch immer, also für mich. Oh, Peter, ich muss hier unterbrechen. Ja? Oh, ja. Jetzt muss ich gucken. Ich habe jetzt hier gerade eine Nachricht. Tryon Woodley flagged for potential USADA violation. Moment mal, ich muss das erstmal. Jetzt Moment. Ja. Ob der Beitrag ist, der schon gelöscht oder nicht? Weil manchmal kommt da so ein Bullshit-Tweet von okay, es war ein Fake-Account, der das in Umlauf gebracht hat. Tryon Woodley flagged for. Und zwar One MMA News and Rumors. Ja, ist fake. Ich versuche das hier nochmal gründlich aufzuarbeiten, soweit mir das jetzt hier gelingt. Also richtig wundern wird's mich ja auch nicht, ne? Nee, der Account ist, warte mal, I wait for a legit source. You almost gave me a heart attack. Ich möchte da echt niemandem was Böses, aber aktuell wird mich das auch nicht wundern, wenn jemand so eine Performance hinlegt, dann ist es erstmal mal, ob das alles sauber war. Ja, nee, das ist Bullshit hier. Also, ja, wenn wir das jetzt hier noch in der Sendung nochmal irgendwie weiter aufklären können, aber das ist Bullshit. Okay, sieht nach Bullshit aus. Da seht ihr mal, wie das ist hier. Bei MMA Radio versuche ich natürlich, den Bullshit vorher auszufiltern. Da muss man auf Zack sein. Wenn man jetzt eine Viertelstunde versucht, den Bullshit auszufiltern, könnte es sein, dass natürlich das schon eine alte News ist, die man hier postet und keiner sieht das mehr. Da muss man direkt aufarbeiten und dann rufe ich hier überall an und versuche das herauszufinden. Hey, da habe ich eine Idee, Peter. Pass mal auf. Sag das. Jetzt pass mal auf. Jetzt klären wir das hier. Rufst du? Direkt Dana White an. Bei Woodley an. Wo war das? Bei Woodley selber? Ja, jetzt rufe ich Tyron Woodley an. Moment mal. Du musst bitte. Bei Dirk Nowitzki anrufen. Warum denn bei dem? Was hat denn der jetzt mit dem ganzen Zeug zu tun? Ist doch der Chef von der USADA, nicht? Dirk Nowitzki? Ja, nicht. Oder wie heißt der? Stimmt, von der Größe her könnte es passen. Moment, das müssen wir jetzt erstmal klären, was da los ist mit Tyron Woodley. Ich bitte da euch am Telefon, Apparillo, einfach mal ein bisschen Geduld zu haben. Ich weiß natürlich nicht, ob Tyron Woodley jetzt ans Telefon geht, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Marat. Also, da rufen wir mal den Tyron Woodley an, fragen wir direkt nach. Hoffentlich reicht mein Englisch. Thank you for calling Woodley Equipment Company. Aber nichts sagen jetzt hier. Our opening hours are 9 a.m. to 5 p.m. Ja, hat der Woodley hier Vordame erstmal hingeschickt. Ja, bedarf natürlich jetzt. Jetzt haben sie mich wieder echt hier. Jetzt. Ne, ist aber schade. Ja, jetzt bleib doch mal ruhig, Peter. Ne? Du kannst ja gar nicht abwarten, was jetzt hier passiert. Nee, ich bin ziemlich heiß. Ja, das merke ich schon. Das gibt's ja gar nicht. Hör mal. Ja, also ich kann noch sagen, dass mir dieses Reebok-Gear, also das geht mir auf den Sack. Das möchte jetzt bitte abgeschafft werden. Reicht das als Information? Ja, reicht. Ich kläre das eben. Das heißt, du wartest jetzt nur noch darauf, was Tyron Woodley sozusagen hat. Ja, und dann ruf ich bei Reebok an. Jetzt bleib mal ganz ruhig, Peter. Du bist mir viel zu aufgebracht. Du bist völlig aus dem Häuschen, das merke ich schon. Ich bin echt, wie sagt man so schön, rammdösig, ne? Was? So, jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir hier Tyron Woodleys Telefonnummer. Und ja, das macht Sinn. So. Jetzt aber. Oh, hoffentlich ist das jetzt die richtige Nummer. Ich habe ja so viele Nummern. Vielleicht schämt er sich natürlich jetzt auch ans Telefon. Hello, ist der Mr. Woodley? This is she. Okay, can I speak with your husband really quick? He's not here. Okay, can I ask you something? Sure. I'm reading on the internet that your husband is flagged for a potential USADA violation. Is this true? Flagged for what? For a potential USADA violation. That's the U.S. Anti-Doping Agency. And yes, somebody sent a tweet on Twitter that your husband is flagged for a potential USADA violation. Is this true? I don't even know what that violation is. What is that? That's possibly for estrogen blockers or other supplements, maybe a skin cream or something, a skin for skin or sowas. is this true or not? It's very important. I don't know what that is, so how would I know But you think your husband is not flagged for a potential USADA violation? A violation in what respect? Your husband is the welterweight champion in the UFC right now, and some speculations going around that your husband has juiced a little bit. And now the USADA allegedly says that your husband is flagged for a violation. But I don't know. My question is your husband flagged for a potential USADA violation? So if he is, what does that mean? It's just that I can send a tweet to my readers and that everybody knows that. I'm a news picker. I'm searching for news, and when I got the news, I post it on the internet that everybody knows, yes, Mr. Woodley is flagged for a potential USADA violation. And what is he supposed to do? I don't know. I can only say a rumor is going around that your husband is flagged for a potential USADA violation. That is the only thing I can say, and I think I call you right now and ask you, do you know is your husband flagged for a potential USADA violation? Okay, so you're letting me know what you saw from the tweet. No, the tweet is delayed. I checked the comments right now on the tweet, but sometimes there are more informations. The user ID Rever Be Lurking wrote that some bullshit tweet from bullshit account. So maybe he's not flagged. That's well, crazy. I'm going to say he's not flagged. Okay, that's fine. Can I ask you something else? Just, I'm from Germany and we are looking very forward to your election. Yes. Can you tell me what do you think is the better president for the United States? I'm neutral. Oh. I'm not for either side. I'm neutral. It's hard this year to get on one side. I don't have any comments on that. I'm neutral. Okay, thank you for your time. Have a good one. Okay. Bye. Bye. Peter, wir haben es auch geklärt. Der Woodley ist nicht gefleckt worden. Peter! Ja, bisher hat sie sich ja nur erstmal zurückgehalten. Ich glaube, da ist was im Busch. Nein, sie hat aber dann schon gesagt, ich sage mal, mein Mann wurde nicht des Dopings überführt. Hat sie dann auch klipp und klar gesagt. Ist dir das jetzt wieder zu wenig? Sind wir doch mal ehrlich, das war doch jetzt, die hat doch sehr rumlaviert, oder nicht? Ich weiß, sie wollte wahrscheinlich auch erstmal sicher gehen, dass ich eine vertrauenswürdige Quelle bin, der sie jetzt was erzählt. Na gut, das hast du ja verifiziert. Das habe ich verifiziert, vor allen Dingen durch meine Englischkenntnisse habe ich das wieder verifiziert. Man fragt sich eigentlich, wie ich UFC-Veranstaltungen verstehe. Ja, ich gucke die mir mal auf Deutsch an. Der Einzige, der das macht. Ey, Ja, jetzt nicht lachen, ne? Aber ich habe ja, ich habe nachdem ich UFC jetzt am Montag geguckt habe, habe ich dann nochmal meinem Schatz schön den Main Event zeigen wollen. Habe ich gesagt, okay, dann guckst du es dir auf Deutsch an. Und dann habe ich auch direkt wieder gewusst, warum ich es nicht tue. Na, siehst du, da hättest du auch vorher mich mal fragen können. Ja. So, zum Schluss gibt's noch das Horn, damit alle wach werden hier bei. Yes. Bei den Zuhörern. Gut, Peter, Woodley ist also nicht, wahrscheinlich nicht, positiv auf irgendwas getestet worden. Aber ich fand, also das muss man auch mal in so einer Sendung direkt aufarbeiten. Und das haben wir wieder getan. Sonst ist auch nichts mehr im Internet passiert. Lass mich nochmal gucken. Lass mich nochmal alle Quellen abchecken. Nicht, dass wir hier wirklich noch Big News verpassen, sozusagen. Nee, da ist mittlerweile auch der Tweet gelöscht worden. Nee, Peter, das war's. Nee. Der gute Tyron Woodley wird weiterhin unser Champion. Vorerst mal jedenfalls bleiben. sollte bis zum nächsten Kampf, ne? Nee, ich meine, sollte sich da jetzt was anderes ergeben, dann werden wir natürlich dann direkt wieder bei Frau Woodley anrufen und nachfragen und sie auch an Pranger stellen. Und wir wissen natürlich auch, im Hause Woodley wird nicht gewählt, denn die sind neutral. Ja. Gut, Peter. Ich in Ordnung. Wer Peter followen will auf Twitter, kann das wie? Peter Graf mit PH am Schluss. So sieht's aus. Und alles aber in einem Wort. Ihr merkt also, der Peter ist nicht PH-neutral. Bis dann. Tschüss.